Hey Computerkids, es ist soweit. Macht eure Kisten an und seid bereit. Klick die Maus und du bist ein Held. Hier in der wilden Cyberwelt. Jeder will gleich an die Tastatur. Denn Bits und Bytes bringen Spannung pur. Mal drückst du auf Play, mal surfst du ganz cool. Und der Megaspeed haut dich echt vom Stuhl. Ja, man dachte, es war vorbei, ne? Dachte man gar nicht, weil die Infos früher echt lang waren. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Kommt alle mit in die Cyberwelt. Den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 118, live aus dem Wohnzimmer von Thomas Gottschalk in der Heinrich-Roller-Straße in Berlin-Prenzlauer Berg mit Dennis Morhardt und Renke Bruhn. Hallo. Und einem Gast, aber gleich erst. Was macht Philipp Rösler eigentlich heute? Ich glaube, Philipp Rösler ist, glaube ich, immer noch an der McDonald's, an der A2 und schreibt Autogramme. Das kann gut sein. Und wird vom Stern begleitet. Das kann gut sein. Dennis, wollen wir festhalten an unserer vierteiligen Podcast-Serie eigentlich? Die würde sich dann heute, würde die ja enden, ne? Mit, ja. Mit dem vierten Teil der Podcasting-Serie über Podcasten. Und Titel wäre eigentlich gewesen How to get rich and famous with Podcasting. Oder wollen wir unsere Episode einfach wichtiger Hinweis aus der Metaebene nennen? Ich würde schon an der Podcast-Serie festhalten, weil ich glaube, das bringt Klicks. Okay, da heißt es, glaube ich, wichtiger Hinweis der Metaebene, ne? War es, glaube ich? Weiß nicht. Ich habe das so selten gesehen, deshalb kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dennis? Ja? Wir haben einen Gast. Wusstest du das? Ja, wusste ich. Wusstest du. Und mit dem bestreiten wir eine Sendung. Ich habe gedacht, also war recht spontan dazugeladen heute, jetzt hätte ich fast Tag der Aufnahme gesagt, das, aber wir senden ja immer live. Es war eine spontane Idee, einfach auch, damit die Hörerschaft sich freuen kann, denn wir alle lieben seine Stimme, besonders meine Frau. Herzlich willkommen, Dr. Kai Kubasta. Hier ist der Doktor, mach Platz für den Doktor. Okay. Ich bin der Doktor und mach euch wieder schön. Ich box so lange in eure Kackfressen, bis sie wieder gut aussehen. Yeah. Hier ist der Doktor, mach Platz für den Doktor. Hallo Kai. Guten Hallo. Tag. Hallo. Vielen Dank für die Einladung und ich weiß es natürlich, wie ich deine Frau zufriedenstellen kann. Du bist übrigens einer der wenigen Gäste, die so ein Theme haben, ne? Wie so ein Wrestler. Ja, ich muss dich aber jetzt leider schon einmal korrigieren. Ich bin tatsächlich kein Arzt mehr. Ich habe mich jetzt extra für die Sendung anders spezialisiert. Ich habe mir jetzt erstmal einen schönen Bass gekauft und bin jetzt eigentlich Musiker. Moment, hast du eine Talkshow in der ARD so 23 Uhr? Und eine Jeansjacke? Ich wollte mich jetzt eigentlich nur thematisch auf die Sendung vorbereiten und du hast gesagt, es geht um Funk. Jetzt kann ich überhaupt nicht folgen. Ich dachte, das Thema der Sendung sei Funk und da habe ich mich jetzt aber auch thematisch drauf vorbereitet. Ich habe ein paar schöne Bassriffs, so, heißt es Riffs, keine Ahnung, gespielt. Aber macht man das nicht eigentlich mit Gitarre? Moment, ja? Ihr wart viel zu schnell, ich hatte noch einen Gag. Und zwar, hast du deinen Doktortitel verloren, weil du gefälschte Corona-Atteste ausgeteilt hast? Ja, das kann durchaus sein. Aber gut, mein Anwalt sagt mir, ich soll nicht darüber sprechen. Mein Anwalt, Herr Narath, sagt mir, ich soll nicht darüber sprechen. Dafür verliert man aber seinen Doktortitel nicht, Dennis. Den Doktortitel verliert man nur dann, wenn man irgendwie geschummelt hat bei der, bei der Doktorarbeit. Ist aber Bürgermeister von Berlin? Nein, ist er nicht. Nee, aber es hätte ja sein können, dass Kai als ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln jetzt seinen Doktortitel verloren hat. Nach zwei Überprüfungsverfahren durch FU, HU, irgendeine Universität. Ich habe ihn nicht verloren, ich habe ihn freiwillig abgelegt. Das geht nämlich laut Gesetz. Laut Arztgesetz. So, Kai Theodor zu Kubasta Berg. Dann kommst du also demnächst auch wieder zurück ohne Brille und sagst, ja, mein Augenarzt hat mir gesagt, ich brauche die gar nicht. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe mich tatsächlich heute Nacht, habe ich mich irgendwie ganz doof im Bett bewegt und dann ist eine Flasche umgekippt und zwar auf meine Brille. Die teure jetzt, Brille? Die, Dennis, die Brille, nennen wir sie die Brille. Die Brille, die nicht ganz so günstig war, aber die direkt verbiegt, wenn so eine Wasserflasche, die nicht ganz so schwer war, drauffällt und ist das Gelenk verbogen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss morgen direkt mal zu diesem Laden gehen und die fragen, was sie da tun können. Ja. Oh Gott, das ist einerseits, ist das die Harry Potter Brille? Nee, das ist keine Harry Potter Brille. Ich hatte auch noch nie eine Harry Potter Brille. Die ist, also ich habe so eine Runde noch. Die ist aber golden. Also irgendwann, du warst hier mal zu Gast und ich kann mich erinnern, dass irgendwelche Mitglieder, also entfernte Verwandte, die auch in diesem Haushalt unterkommen, mich gefragt haben, ob ich wüsste, dass der Junge, der heute da war, aussieht wie Harry Potter. Ja, das hattest du mir auch geschrieben und das, ich weiß nicht, ob ich mich dadurch geschmeichelt fühlen sollte oder eher nicht. Oder mein Anwalt anrufen sollte. Ich weiß nicht, ob mich deine Kinder jetzt als Helden verehren was redest du denn? Wo willst du wissen, dass es um meine Kinder ging? Erstens, zweitens, selbst wenn du es wüsstest, darfst du das ja nicht, das ist Datenschutz und so. Das stimmt, das tut mir leid. Die Kinderseelen schützen vor dem Internet. Sonst könnte ich sie ja direkt irgendwie auf Instagram verkaufen. Wie so ein Influencer. Naja, aber da bringen sie jetzt. So, und da sind wir wieder. Es gab einen kurzen Schnitt, aber jetzt ist alles wieder völlig in Ordnung. Kai, wenn du übrigens denkst, dass du mit dieser komischen Ich bin gar kein Doktor nochmal rauskommst aus dieser Jingle-Hölle, dann Ja, jetzt habe ich mir den Bass sonst gekauft, oder was? Das falsche Blatt ausgespielt. Ich hab den Funk im Blut. Ich bin kein Doktor. Ja, den kannst du auch behalten. Ich sag nochmal, mach vielleicht auch so ein bisschen, mach Akustikgitarre und zieh dir noch eine Jeansjacke an. Und dann kriegst du bestimmt in der ARD um 23.15 Uhr irgend so eine kultige Talkshow. Wenn ich auf der ARD bin, dann möchte ich aber bitte exklusiv auf ARD Plus erscheinen. Haben wir Themen? Ja, Dennis, du hast ein Paket bekommen. Ich habe ein Paket bekommen und zwar habe ich vor ein paar Tagen eine Ankündigung bekommen von meiner Packstation, die mir mitteilte, dass ein Paket für mich gekommen sei und ich dachte mir so, ich habe doch nichts bestellt. Und dann habe ich es ignoriert und wobei ich unterwegs war und dann am Samstag wollte ich die abholen und dann war die App von der Packstation kaputt, deswegen habe ich es heute abgeholt, also vorgestern, egal, ich habe es abgeholt. Ja. Jedenfalls habe ich dann das Paket ganz vorsichtig aufgemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass es eine Sprengladung ist, weil wer schickt denn schon unangekündigt Leuten Pakete? Du hast, glaube ich, zu viel RBB24 Crime Podcast gehört, True Crime Podcast. Ja, genau. Und ich höre, also diese unlaute Unterstellung, dass ich Crime Podcasts hören würde. Und da war ein Eierkocher drin. Ein Eierkocher. Ja. Wahnsinn. Und zwar von Silvercrest. Es ist vermutlich, also es ist offensichtlich ein Gebrauchgerät, richtig geil. Und es ist so ein Lidl-Eierkocher, richtig geil. Ich mache mal ein bisschen Krach. Und zwar, was ich jetzt machen werde, ist, ich mache den jetzt an und ich war vorhin noch im Biomarkt unten vor meiner Haustür. Und hast Eier gekauft? Ich habe ein Ei gekauft. 39 Cent. Das, was man jetzt gleich hört, ist Dennis kochendes Ei. So, und dann habe ich diesen Milchbecher gefüllt und da gibt es irgendwie mehrere Markierungen. Ich möchte es, und so habe ich jetzt gemacht, dass ich es gerne durchgekocht haben möchte, weil das alles wahrscheinlich Salmonellen verseucht ist. So, das fülle ich jetzt wassertechnisch ein. Ja, wie man das kennt aus dem Biomarkt, alles Salmonellen verseucht. Und dann decke ich den Deckel drauf und dann muss ich hier den Knopf drücken, richtig? So. Das kommt auf das Gerät drauf an. Was das weiß ich nicht. Aber das Ei ist jetzt in der Mitte. Ja. Und ich habe das umgelegt, den Schalter, und es leuchtet auch. Und mal gucken, was passiert. Ich mache mal ein Foto jetzt davon. Aber kann man da noch eine bestimmte Zeit einstellen oder ist das dann einfach irgendwann durch? Nee, man muss, je nachdem wie viel. Du weißt nicht, wie ein Eierkocher funktioniert? Das habe ich jetzt auch rausgefunden. Und zwar, man kriegt so einen Messbecher dabei. Da sind noch mehrere Linien drin. Und je nachdem, welche Härte man das Ei haben möchte, und ich habe, glaube ich, jetzt einfach das Härteste genommen, das weil mehr Wasser ist, also länger. Es geht an, die Haube ist gerade vernebelt. Und man muss anhand Anzahl der Eier das abmessen. Das heißt, ich habe jetzt ein Ei, deswegen habe ich bis zur obersten Linie eingefüllt, weil ich es durchhaben möchte. Und so viel Wasser habe ich da jetzt eingefüllt ins Gerät. Und da ist halt so eine bestimmte Menge Wasser drin, und oben ist so ein kleines Loch oder mehrere Löcher in diesem Deckel. Und dann das Wasser verdampft. Und wenn das sozusagen unten verdampft ist, dann ist das Ei gar. Und zwar auf der Garstufe, die du haben möchtest. Ist das nicht genial, Kai? Das ist praktisch, vor allem wenn man gekochte Eier haben möchte. Dabei bin ich Veganer. Isst du das jetzt oder schmeißt du es gleich aus dem Fenster? Und das ist der zweite Eierkocher, den wir zugesandt bekommen. Vielen herzlichen Dank. Ich werde den in Ehren halten. Vielleicht behält Dennis den auch jetzt. Vielleicht kommt er wieder auf den Geschmack und isst jetzt wieder täglich ein Ei. Gib mir eine Sekunde. Ich hole mal kurz den Namen. Zumindest den Vornamen. Sekunde. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Ne, weißt du denn auch, wer uns das geschickt hat? Wem wir da danken? Ja, der Herr Silvercrest. Gibt es das eigentlich noch als Marke? Also diese Eigenmarke, das von Lidl gibt, die gibt's noch, oder? Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Da bin ich eigentlich relativ sicher. Letztens gab es bei Leute, die haben Heißluftfritteusen. Oh, ja, ich kenne auch Leute, die haben eine Art. Wie heißt dieses Teil von Vorwerk, wo man alles mitmachen kann? Thermomix von Lidl. Thermomix, genau. Die haben quasi einen Thermomix von Lidl, der ist dann aber nicht von Silvercrest, sondern von Monsieur Cousin. Oh ja, das ist die Eigenmarke von Lidl, sehr gut. Das fand ich auch einen sehr tollen Namen für eine Eigenmarke. Also, wir müssen danken, und zwar Silvia aus Dinkelscherben. Das hört sich an wie diese eine Fake-Stätte, die man bei ProSieben Gewinnspielen immer liest, wohin die 5000 Euro gegangen sind. Ja. Ratet mal das Bundesland. Dinkelscherben. Nicht googeln. Nein. Nicht, ich google wirklich nicht. Dinkelscherben. Dinkel. Also schon mal Dinkel. Westen hätte ich jetzt gesagt, oder? Soll ich einen Pro-Tipp geben? Nein, kein Moment, Tipp. Moment. Okay, schon überlegen. Dinkelscherben. Ich sag, nee, Rheinland-Pfalz nicht, das hätte ich mal gehört, weil Rheinland-Pfalz ist zu klein. Dinkelscherben. Oder doch Osten. Absolut keinen Plan. Ich sag einfach mal NRW, weil dann die Chance relativ hoch ist, dass es wirklich dort ist. Ah, nee, pass mal auf. Also Dinkel. Aber es klingt eigentlich nicht nach NRW. Dinkel. Also es, entweder ist es irgendwas, wo Dinkel angebaut wurde oder wo Scherben gemacht. Weiß ich. Dinkel, also ich finde, das klingt nicht. Ich finde, das klingt nicht nach einer DDR-Gemeinde. Dinkelscherben. Die hätten sich irgendwie umbenannt oder so. Wenn die Dinkelscherben hießen. Dinkelscherben klingt so ein bisschen wie Linsengericht. Ich sage Baden-Württemberg, und zwar ich sage Baden-Württemberg. Okay, die Postleitzahl ist 864 beginnend. Das ist Bayern, oder? Ja, das ist Bayern, das ist bei Augsburg. Nicht NRW, ja. Das ist bei Augsburg. Augsburg, aber immerhin Schwaben. Ja. Immerhin Schwaben. Genau, 6.500 Einwohner immerhin. Das ist deutlich größer als das Dorf, aus dem ich komme. Ja. Vielen Dank, Silvia. So, wir werden es nutzen. Ich werde den dir vorbeibringen demnächst noch, Renke. Ja, sehr und gut. Ich werde das tun, wenn der restliche Hausbeistand bei dir anwesend ist, weil ich möchte die Reaktion sehen. Ich habe schon erzählt. Ja. Ich verrate aber nicht, was sie gesagt hat. Ihr dürft nach wie vor, nehmen wir gebrauchte Weißware. Oh Gott. Please don't. Die, aber da seid uns nicht böse, die verkaufen wir dann, ne? Also das ist dann, das ist quasi dann für uns ein Geschenk. Die machen wir dann zu Geld und nehmen das für unsere Podcast-Zwecke. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich möchte noch ganz kurz einwerfen. Habt ihr Weißware schon mal auf Wikipedia nachgeschlagen? Das kann nämlich nicht nur für große Haushaltsgeräte stehen, sondern auch für unbemaltes Porzellan und Unterwäsche. Bitte schick mir keine Unterwäsche. Also, oh Gott. Nee, das also, möchte ich auch nicht. Also, außer ihr habt noch einen OnlyFans-Account, da können wir kurz drüber reden, aber sonst? Dann ja auch wieder unter dem Weiterverkaufsgesichtspunkt. Ja. Falls ihr keine Unterwäsche habt, könnt ihr uns einfach Geld geben. Genau, das könnt ihr jetzt tatsächlich machen. Wir haben ein Konto, auf dem wir gerne spenden und Daueraufträge und all dieses entgegennehmt. Vom das Beste ist, wir sind ja wie gute CDU-Politiker, unser Konto ist bei der Deutschen Bank. Ja, das das ist aber schon ein komisches hier Public-Private Partnership-Konto, das du uns da besorgt hast, möchte ich sagen. Denn es ist von der Deutschen Bank, aber die Web-Oberfläche benutzen die von der Postbank. Ja, aber die Postbank gehört doch seit irgendwie 5 Jahren zur Deutschen Bank. Ach, ist das so? Ja. Aber die gehört doch immer, die gehört die gar nicht mehr zur Post. Nee, gar nicht. Die Post hat das verkauft. Ach komplett verkauft. Ja, ja. Das ist ja, ja witzig. Nee, und die haben also quasi, also es ist halt ein Produkt der Deutschen der Postbank, was wiederum eine Filiale der Deutschen Bank ist. Sie haben ihr ganzes Privatkundengeschäft damals auf die Postbank gelegt. Okay. Aber es ist quasi in der AG Deutsche Bank AG drin. Das heißt, es ist keine rechtlich eigene Identität, sondern es ist quasi, unser Konto ist bei der First, einem Produkt der Deutschen Postbank, eine Filiale der Deutschen Bank AG. Das ist der vollständige Titel. Das klingt so, als hätte Friedrich Merz schon die Wahl schon gewonnen. Ja. Da könnt ihr mal spenden. Da dürft ihr uns gerne Geld spenden. Wenn ihr das zu einem bestimmten Podcast das spenden wollt, könnt ihr es gerne angeben, dann können wir das irgendwie zuordnen und alle Leute daran teilhaben lassen, die sich sonst irgendwie so engagieren. Und wenn ihr keinen Bock auf Überweisungen habt, haben wir jetzt auch, wie spricht man es aus? Kofi? Kofi? Buy Me a Kofi hieß die Seite früher mal. Und das ist einfach so eine Einmaleinwurfseite. Genau. Dort haben wir auch PayPal und Kreditkarte. Und das kommt bei uns quasi abzüglich der Zahlungsgebühren vollständig an. Kofi kriegt davon nichts tatsächlich. Ja, das ist irgendwie so ein ganz netter Weg. Wenn ihr wollt, macht das, müsst ihr aber nicht, fühlt euch nicht gezwungen. Ja. Könnt auch Bücher oder Weißware einsenden. Und bitte keine. Also es ist auch egal. Aber jetzt irgendwie hier keine Schienen klauen oder so und die dann bei Dennis vor die Tür legen. Und dann kriegen wir irgendwie Ärger mit der Bundespolizei. Was ist mit diskreten Umschlägen, über deren Inhalt man nicht sprechen darf? Ich glaube, wir dürfen die Schalter nicht benutzen der Deutschen Bank AG. Ja. Ach so. Aber ich kann gerne eine Kasse aufmachen, eine physikalische Kasse. Ich hab auch noch einen Quittungsblock hier liegen. Ah, wunderschön. Schön, oder? Ja. Wunderbar. Also das ist eigentlich das, was Sie sagen wollten. Wir haben auch noch ein paar, ich habe das gerade mit diesen, vielleicht schon ein bisschen fast gespoilert, mit diesen, ne, gebt den Podcast an und sowas. Wir haben noch ein paar Sachen tatsächlich geplant. Eventuell gibt es auch wieder zur neuen Staffel hier Good Morning in the Morning. Müssen wir nochmal gucken, wie das genau läuft, weil das ist jetzt ja irgendwie in Südafrika, die nächste Staffel. Das ist ja gar nicht Lunge. Wir haben uns auch keine Gedanken gemacht. Jedenfalls haben wir auch eine andere Idee. Das wird sicherlich nicht vom neuen Jahr irgendwie das Licht der Welt erblicken, aber wir haben halt so eine Idee. Punkt. Jetzt können wir aber richtig anfangen, oder? Hausmeisterei zu Ende? Okay. Ich glaube schon. Ich habe einen Reisepass beantragt. Nein. Doch. Warum hast du einen Reisepass? Ich darf endlich ins nicht sozialistische Ausland ausreisen. Ist dir deine Ausreise nach dem Ausland genehmigt worden? Ja, wurde sie. Nee, ich fahre ja demnächst wegen Fußball. Ich bin ja zum Allesfahrer mutiert. Und Union Berlin spielt ja in der Europa Conference League und ein Spiel wird in Israel, ganz genau Haifa sein. Und ich habe lange damit gezögert. Einerseits, weil die Einreise noch nicht möglich war für Einzelreisende. Andererseits war das Angebot durch die organisierte Fanszene quasi morgens hinzufliegen und am nächsten Tag früh wieder zurückzufliegen oder abends. Und das fand ich irgendwie nicht, fühlte sich nicht richtig an, das so zu tun. Einerseits wäre es unfair. Für 700 Euro inklusive Ticket, ne? Genau, aber es wäre alles organisiert, so. Genau. Und was heißt organisiert, als jemand, der keine Ahnung davon hat? Du würdest ab BR meinst quasi du organisierte Fanszene oder meinst du den Flug organisiert? Also es gibt da eine Fanszene und die organisiert dir irgendwie einen Flug. Genau, die ganze Reise und genau, es gibt den alten Virus also, und die machen normalerweise Bus bzw. Sonderzüge organisieren die. Und jetzt machen sie quasi einen Charterflug, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und da genau, ist alles schon drin. Also du fährst zum BER, also du kaufst das quasi alles und dann fährst du zum BER und dann ist da ein Schalter, an dem kannst du einchecken und da ist dann das Logo des Eisernen Virus. Das ist dann deine Fluggesellschaft für den Tag. Ja. Aber dann ist wahrscheinlich das Problem, dass man nur Fußballfans im Flieger hat, oder wie? Naja, es ist halt eine Chartermaschine. Die ja alle total nett sind. Um das Spiel zu sehen, natürlich. Ja. Naja, klar. Aber ich meine, dafür wäre man dann auch mal Charterflieger geflogen. Also ich kann schon verstehen, dass es einen gewissen Reiz auch hat, die Idee. Aber es ist tatsächlich sehr knapp, Dennis. Also ich kann dir nur beipflichten, wenn ich hingefahren wäre, was aus Kostengründen leider nicht funktioniert, dann auch für ein paar Tage länger. Genau, und das habe ich getan. Und jetzt, als klar wurde, dass Israel seine Einreisebestimmungen gelockert hat, habe ich mir jetzt einen Flug und werde eine Woche lang oder genau 5 Tage in Israel verbringen. Und das kann ich ein bisschen mehr mit meinem Gewissen und Flugscham vereinbaren. Und weil ich ja bisher nicht außerhalb von Schengen verreist bin, habe ich auch keinen Reisepass in meinem Leben besessen, außer so einem Kinderreisepass damals, den man nach Polen brauchte, als Polen noch nicht Europäische Union war. Und habe jetzt Reisepass beantragt. Und zwar, weil es ja so ein bisschen kurz vor knapp alles ist, habe ich den auch jetzt mit Express bestellt und war da heute im Bezirksamt Mitte. Und direkt an der Tür standen da schon so zwei gefühlt von Halloween übrig gebliebene, schlecht gekleidete Handwerker, die sich als Security entpuppt hatten und mich wüst aufhalteten mit dem Satz, wir stehen nicht umsonst hier. Und mich nach meiner Uhrzeit und meinem Namen fragten und mich dann wüst zurückschickten, weil ich zu 5 Minuten zu früh da sei. Und so habe ich dann die 5 Minuten abgesessen und bin dann durfte rein. Und als ich oben rankam, meinte der Security-Mann, sie sind schon längst aufgerufen worden, obwohl mein Termin erst in 10 Minuten wäre. Jedenfalls kam ich dann dahin und alles ganz entspannt. Wo warst du? Bei welchem Mitte? Klosterstraße. Klosterstraße. Klosterstraße? Ja. Wo ist denn da ein Bürgeramt? In so einem Schickimicki-Neubau. Auf der anderen Seite von, von den Rathauspassagen. So. Ja, also ich weiß, dass da das Standesamt ist, da war ich mal. Ist es da auch drin? Ich glaube ja. Okay. Aber das war doch kein Schickimicki. Naja, du fährst in so einem Glasaufzug hoch. Aber war das nicht so ein Altbau? Nee, egal. War kein ich Altbau. Weiß, okay. Vielleicht ist es auch ein Altbau, wo sie einen Neubau dran geflanscht haben. Ja, das kann gut sein. Der Vorgang selber total entspannt. Mein Foto passte, habe ich vorher irgendwie einen Tag vorher bei DM gemacht. Was ganz lustig war, weil die Frau bei DM mich immer meinte so, lachen Sie doch mal, Sie müssen nicht tot gucken. Und ich, das stimmt. Und ich dachte mir so, aber es muss doch für den Reisepass, ich muss doch neutral gucken. Und irgendwann hat sie das irgendwie zum dritten Mal, dass ich komplett in Lachen ausgebracht bin. Und jetzt ist mein Foto quasi so ein erzwungenes, unterdrücktes Lachen, das akzeptiert wurde. Es ist konform. Aber das ist ja auch interessant, dass die dich auch lachen lassen wollte. Also wenn es egal wäre, dann ist es ja auch egal, wenn du nicht lachst. Aber sie meinte, ich muss ja halt nicht gucken wie ein Trauerkloß. Ihr war das wichtig. Ach so, vielleicht haben die regelmäßig Leute, die sich beschweren oder so eine Passbildscham haben oder so, weil die da so traurig schauen. Vielleicht melden sich auch Grenzübergänge bei denen. Was ist denn mit den Deutschen los? Die lachen nie. Guten Tag, hier ist der Flughafen Tel Aviv. Was ist da schon wieder los? Jedenfalls, als ich dann das Foto gemacht habe, wurde von der Seite reingerufen von irgendeiner anderen Käuferin in diesem DM, dass ihr Passfoto von hier nicht akzeptiert wurde. Und dann meinte die DM-Verkäuferin, meine Profile werden immer akzeptiert. Sehr, sehr lustiger. Wurde auch akzeptiert. Also wenn ich nochmal in wo, den... Wo warst du? Im DM. Und zwar Alexanderplatz. Und du darfst raten, welcher der drei. Der bei Saturn. Ja, genau. So. Ja, richtig. Das ist der Beste. Da gehe ich auch mal hin zum Fotos machen. Das heißt, wenn ich da nochmal vorbei bin, werde ich der netten DM-Mitarbeiterin auch nochmal kundtun, dass das auch wieder geklappt hat und sie quasi ihre 100%ige Erfolgsquote weiter stolz vor sich vorhertragen kann. Sehr gut. Und als ich dann da war und diesen Reisepass beantragte, hieß es dann noch so, welche Staatsangehörigkeiten hätten sie? Und ich meinte, es sind Deutsch und Polnisch. Und dann meinte sie, ja, bei mir im Computer steht aber jetzt gerade nichts von Polnisch. Und ich meinte so, naja, keine Ahnung. Und habe es erklärt, dass als ich hier hergekommen bin, wurde danach gefragt und das war ungeklärt. Und da wurde ich gefragt, ob ich Deutsch oder Polnisch auf dem Perso haben möchte. Ich habe dort Deutsch gesagt. Und sie war von der Story dann so nach 2 Minuten genervt und meinte nur so, unterschreiben Sie, dass Sie die Deutsche haben, bitte. Das heißt, ich könnte jetzt die polnische beantragen und der deutsche Staat weiß nichts davon. Das ist, glaube ich, ganz nützlich im Zweifel. Aber Moment mal, war das nicht so, dass du noch irgendwie noch was bei den Polen nachweisen musstest oder so, damit du noch irgend so einen Wisch kriegst? Naja, also das Ding ist, als ich in das Gitter geboren worden bin, in Deutschland, habe ich, weil meine Eltern die Niedersachsen, wir sind die, also, und hatten die beide die Deutsche, das heißt, ich habe auch natürlich die Deutsche bekommen, aber weil sie halt offiziell aus Polen geflüchtet sind, Anführungszeichen, längere Geschichte, haben sie natürlich nie die polnische abgelegt. Und weil die Deutsche wurde ihnen quasi bedingungslos übergeben, haben sie quasi beide offiziell. Ja. Ja. Und weil das wie im Deutschen als auch im Polnischen so ist, dass es quasi Blutsrecht gilt, man vererbt die Staatsangehörigkeit, hat die Stadt das Gitter korrekterweise vermutlich mit korrekt angenommen, dass ich wahrscheinlich dann auch die polnische habe. Das haben sie in ihre Datenbank geschrieben. Ich wusste davon quasi 20 Jahre lang nichts und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe mich hier umgemeldet und mein Perso gleichzeitig neu gemacht und dann sagte die Dame am Schalter, hier, uns wurde von der Stadt das Gitter mitgeteilt, dass sie auch die polnische haben, wollen sie die auf den Perso schreiben lassen? Ich dachte, nein, also habe ich Bock drauf, diskriminiert zu werden? Nein, bei jeder Polizeikontrolle. Nee, aber dann hat sie das akzeptiert und da habe ich dann erfahren, dass ich halt, da habe ich nochmal rausgefunden, ich müsste halt bei der polnischen Botschaft einen Antrag schreiben, um quasi die Anerkennung der Staatsangehörigkeit zu bekommen. Dann müsste ich halt die ganzen Nummern raussuchen, Pässe meiner Eltern und was aufschreiben, alles auf Polnisch natürlich, für 180 €, dann kriege ich einen Zettel, auf dem dann steht, ja, du hast die polnische Staatsangehörigkeit und wenn du einen Pass möchtest, kostet es nochmal 80 €. Und das habe ich aber nie gemacht. Bietet sich das nicht an, bevor die Polen jetzt die EU verlassen? Sollte Polen jemals die EU verlassen, was hätte ich dann davon? Ja, du könntest halt einreisen ohne Probleme. Ja, okay, dann mache ich es noch. Aber das ist dann aktuell ist es ja nicht wert. Das Einzige, was ich halt machen könnte, wäre halt den Di Lorenzo und quasi zweimal bei der Europawahl wählen. Ja, das stimmt. So. Aber mehr Nutzen habe ich davon ja nicht. Jedenfalls war sie. Kai, hast du auch 2 Staatsbürgerschaften? Deutsch und die hessische. Ich habe, glaube ich, nur 1 Staatsbürgerschaft. Ich habe jetzt aber noch nie so konkret nachgefragt. Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass ich nur 1 habe. Das soll ich jetzt mal machen. Bis zu diesem schicksalshaften Tag im Bezirksamt vor einigen Jahren. Ja. Dennis, was hast du denn in Haifa geplant? Also was macht man denn da? Nee, also Fußball gucken, ja, das ist am Donnerstag. Erstmal musst du auch wahrscheinlich in Quarantäne, nehme ich an. Naja, stopp, also noch zum Reisepass. Die nehmen einem noch irgendwie 62 € kostet, 60 € kostet der Reisepass und 32 € Expresszuschlag. Ja. Geil, oder? Ich krieg den in ein paar Tagen, mal schauen, wie das wird. Ja, in Haifa, ich lande in Tel Aviv, übernachte noch die ersten paar Tage in Tel Aviv. Ich muss direkt am Flughafen noch einen PCR-Test machen, ich muss den auf Vorabreise tun. Der muss 72 Stunden alt sein, den muss ich noch buchen. Und in Berlin kosten PCR-Tests irgendwie nicht unter 50 €. In Österreich sind sie kostenlos. Ja. Was? Ja. Du kannst dir einfach so einen Google-PCR-Test holen. An jedem Rewe und Billa. Und den einfach dort auch wieder reinwerfen. PCR-Test? Ja, das ist halt so ein Google-Test. Also du googelst halt. Google. Nicht Google. Google, bitte. Gott. Ja, den muss ich halt machen. Stellt sich raus, dass du die Google-DNA hast. Ja. Dann wirst du direkt in die Cloud geworfen. Ach, das habe ich quasi schon mit 23andMe mal gemacht. Ja. Was kam raus? Bist Neandertaler. Große Überraschung, ich bin zum Großteil Deutscher. Mein Beileid. War wirklich überraschend. Aber gut, dass ich dafür weiß nicht. Ich glaube, weiß nicht, wie viel waren das denn so? Ich glaube so, ja, knapp $50 oder so ausgegeben habe. Vielleicht sollten wir das als Dienstaufmann das für $40 verkaufen. Auf der Website steht ja nur, du bist Deutscher, ja. Geben Sie, genau, man muss bei der Anmeldung einfach seinen Wohnort oder so sein Land angeben. Nee. Genau, und dann, ja, sie sind mit, weiß nicht, random 80-90% Nee, bitte eine Speichelprobe abgeben und dazu die Kopie des Personalausweises vorlegen. Um sicher zu gehen, dass Sie das wirklich sind. Sie sind deutscher Staatsbürger. Herzlichen Glückwunsch. Das stimmt aber gar nicht. Der Personalausweis weist das ja gar nicht nach, Herr Jurist. Kommst du jetzt hier mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz oder was? Mit dem Recht. Da hast du bestimmt geschlafen im Seminar. Sowas lernt man überhaupt nicht. Außerdem ist das klingt ein bisschen nach Reichsbürger, was du erzählst. Ja, ich bin keine Person, ich bin freier Mensch. Aber es Deutschland wirklich gibt. Also, ne, wir sind ja auch eigentlich nur Angestellte. Ja, sind wir auch. Nee, ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Und dieser Mensch muss dann in einer Ankunft in Tel Aviv noch einen PCR-Test machen. Bis dahin, bis quasi das Ergebnis da ist, habe ich eine Isolierpflicht. Das heißt, ich muss nochmal auf dem Einreiseformular, was ich irgendwie 24 Stunden vorher einschicken muss ich angeben, wo ich schlafe. Das ist ein Hotel. Und in dem muss ich quasi die ersten, also bis das Testergebnis da ist, verbringen tatsächlich. Ich muss mal rausfinden, es kann gut sein. Es gibt da scheinbar einen Hack und das muss ich noch rausfinden, ob das geht wirklich noch. Man kann vorher diesen israelischen grünen Pass beantragen, wenn man irgendwie online ein paar Dokumente einsendet. Und dann kann man das umgehen tatsächlich. Ich muss das noch rausfinden, ob das wirklich so ist, weil es wäre schade, einen Tag zu verlieren. Oder mit der Hoffnung, also es kann sein, dass der Test ist sowieso kostenpflichtig, vielleicht kann man da auch die Express-Option anklicken. Und dann mache ich quasi, weiß ich nicht, 3 Stunden Express-PCR für, weiß nicht, 3 Milliarden Schekel oder so. Und fertig. Wie ist denn da der, also erstmal mit Roomservice? Gibt's das da in dem Hotel? Ich weiß nicht. Es ist ein 4-Sterne-Hotel auf jeden Fall. Wird's geben, oder? Ja, wie ist denn der Wechselkurs? Stimmt. Du musst ja noch von Sterne in Euro umrechnen. Weiß ich nicht. Ach Gott. Wie ist denn überhaupt hier, wie viel Schekel sind denn 1 Euro? Also wie ist denn das eigentlich? Weißt du das? Weiß ich nicht. Heißt das überhaupt noch Schekel? Ich bin völlig uninformiert. Schekel, ja, was so ja, die es ist, der, ja, okay. Also 1 Euro ist, sind 3,63 Schekel. Ach, das geht ja sogar. Ja, das kann man also einfach mal 4 rechnen oder durch 4 teilen. Dann hat man so ein grobes Gefühl. Wie heißt die kleinere Einheit von Schekel? Weiß ich nicht. Schekelchen. Ja, Schickeli. Das ist ein Scherz, oder? Nee, ich weiß es nicht. Okay. Also ich weiß es wirklich nicht, wie es heißt. Okay. Wo weiß ich denn, dass so ein Eierkocher fertig ist? Das ist immer noch drin? Der piept doch. Der piept nicht. Ja, oder macht so bzzzt eigentlich. Also da ist noch ein bisschen Wasser, aber 100 Agorot. Das kocht doch jetzt schon seit Schäkel. Ewigkeit, oder? 100 was? 100 Agorot. Agorot. Okay. Die Agora ist die Untereinheit der Währung Israels, des neuen israelischen Schekels. Interessant. Neuer Schekel. Schon wieder viel zu viel Wissen für diesen Podcast. Und es gibt aber auch eine ukrainische Radsportlerin mit dem Namen Olha Schekel. Das ist ja verrückt. Den Wechselkurs kenne ich aber nicht. Ich weiß noch nicht, was ich in Tel Aviv machen werde. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt tatsächlich. Ich werde mal gucken. Ich werde definitiv nicht nach Jerusalem fahren. Das ist mir einfach zu anstrengend. Das behalte ich mir nochmal vor für eine längere Reise. Ich würde gerne tatsächlich nochmal zur Pride Parade nach Tel Aviv nächstes Jahr fahren. Wird das mit Corona, soweit sich hoffentlich ein bisschen mehr gelegt hat tatsächlich. Und dann würde ich tatsächlich das auch mehr vom Land sehen wollen, aber jetzt aktuell ist es tatsächlich nur, werde ich ein bisschen in Tel Aviv bleiben. Am Tag des Spiels fahre ich nach Haifa, werde von Haifa aber auch nichts sehen, weil am nächsten Tag geht es wieder zurück. Es ist ein bisschen, also sehr eng getaktet, aber zumindest ist es nicht so ein Reinfliegen und Rausfliegen. Das wollte ich nicht. Und es ist dann immer noch billiger als der Charterflug. Die haben sehr schöne Geldscheine, finde ich. Ja. Gerade hier Serie C seit 2014. Vielleicht kann dir Dennis ja ein paar Geldscheine mitbringen. Und was das Schöne ist an den Geldscheinen, das ist, finde ich, am Euro zum Kotzen. Thema hatten wir auch schon tausendmal. Da sind Personen drauf. Und ich finde, Geld ohne Personen drauf ist echt scheiße. Wo kommen wir denn hin, wenn wir die ganze Zeit Leuten ins Gesicht fassen können? Schon seit Corona ist das. Was ich ja finde, bei den Euroscheinen sind es ja so erfundene Brücken, ne? Damit sich jetzt irgendwie kein Land da auf den Schlips getreten fühlt, wenn es da nicht vertreten ist. Ja, aber das stimmt andere ja Länder so haben auch nicht mehr. Genau, stimmt. Es gibt dieses eine niederländische Kaff, das diese Brücken dann alle nachgebaut genau. hat. Aber diese Brücken existieren eigentlich alle nicht. Und andere Länder haben jetzt Geldscheine mit Personen, die alle existieren. Ich frage mich da, wieso macht man nicht beides zusammen? Man nimmt einfach Personen, die nicht existieren. Und drückt die auf Geldscheine. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Macht man dann, also gibt's dann nur die Bilder, die man irgendwie so generieren lässt? Es gibt doch dieses This Person Does Not Exist, wo irgend so eine AI genau. quasi Personenfotos generiert. Das könnte man ja dafür verwenden. Und da hätte man dann nicht das Problem, dass man da irgendjemanden abdruckt und dann stellt sich irgendwie in 20 Jahren raus, ja, oh, der war irgendwie bei der NSDAP oder so. Oh, ich habe den Knopf geändert und jetzt piept es plötzlich. So. Hast du einfach nur die Warmhaltefunktion angestellt gerade die ganze Zeit, oder Kann was? Gut sein, tatsächlich, ja. Oh nein. Aber Dennis das Ei war, durch? Dennis Ei war die ganze Aufnahme sehr warm. Ist es jetzt durch? Wissen ja, wir, das können wir schlecht sagen. Das musst du jetzt mal rausfinden. Es ist heiß, ich kann es nicht anfassen. Also Achtung. Das Wasser ist weg. Jetzt, das Wasser ist haben weg. Wir noch einen Jingle, haben wir noch einen Jingle dafür? Für hier. Au. Dennis, au. Dennis Ei Miami. Ich hasse dich. So. Dennis I, Special Victims Unit. Wie wirst du das jetzt verspeisen? Auf welche Art? Ich habe es jetzt brutal auf der Seite aufgeschlagen. Ah, okay. Ach. Oh, gute Frage. Hast du einen Löffler? Jetzt fängt es wieder an, verurteilt. Wie hätte ich es denn richtig machen sollen, Herr Bruhn? Ich wollte gerade die Frage stellen, wie esst ihr denn Eier? Also es gibt dann die Leute, die schälen das Ei und kauen es dann oder schneiden es einmal durch und oder kauen es dann oder so. Ja. Viele schlucken die einfach so runter. Dann gibt es auch noch die Leute, die ein bisschen mit Olivenöl einreiben und dann einfach Kalk. Und dann gibt es dann die Leute, die köpfen das Ei und löffeln es dann aus. Auf welcher Seite Ich finde ja hartgekochte Eier am besten, wenn man sie irgendwo noch drauf tut und wenn man sie nicht einfach so pur isst. Wenn dann glaube ich eher so einen Löffel draufhauen und dann anfangen zu schälen und nicht aufschneiden nochmal. Und was hältst du von Eier, Bechern und den kleinen Eierlöffeln, mit dem man das Ei von innen so aus der Schale raus isst. Abschrecken sollen oder so, oder? Nö, wieso? Ich finde, das hat immer was anfassen. Das hat immer was, was ich sehr positiv mit Frühstück verbinde. Und ich finde, das darf auch nicht fehlen dann. Wenn man so ein vollwertiges Frühstück quasi gerne hätte. Ich bin ja wie wahrscheinlich auch alle wissen werden, ein großer Freund des Eis. Und ich mag das Eis sehr gerne. Und ich habe übrigens jetzt in den letzten Tagen, auch ganz lustig, dass es jetzt wieder Thema ist, als hätte ich das heraufbeschworen, habe ich sehr stark an meinem Eiersalat-Game gefeilt. Und ich bin jetzt so weit, dass ich sagen würde, ich kriege einen sehr stabilen Eiersalat hin mit begrenzten Zutaten. Der wirklich, also muss echt sagen, wenn der so ein paar Stunden gezogen hat. Stabil auf Geschmack oder Konsistenz? Nee, Geschmack. Ach so. Und Konsistenz. Nee, Geschmack, natürlich. Natürlich Geschmack. So, ich habe das Ei jetzt geschält. Es ist hart, glaube ich. Und ich werde jetzt. Dennis, wie isst du denn? Bist du auch ein Schäler oder bist du ein Köpfer? Ich esse, habe noch nie frisch hart gekochte Eier in meinem Leben gegessen. Wie? ich esse die immer zu Ostern, wenn sie schon mehrere Tage rumlagen. Und dann, ja, man gut, so, dann wenn man so gelangweilt ja klar, in die Küche kommt und man dann so sieht, denkt sich so, besser als nix. Und dann zieht man sich so drei Eier rein, die halt so rot gefärbt sind. Ja. So nach Ostern kochen. Ja. Aber das ist ja alles okay. Aber du hast, willst sagen, wenn du Eier auch als du noch nicht sozusagen dich hauptsächlich pflanzlich ernährt hast, ja, hast du dir nie ein Ei gekocht? Nein. Echt nicht? Nein. Sondern eher gebraten oder Rührei? Oder ich bin wie? Großer Rührei-Fan. Deswegen mache ich noch heute Rührtofu, weil ich das sehr mag. Ja. Aber Rührei ist tatsächlich mein Eye-Game. So. Es ist von innen. Also es ist hart, es ist auch durchgekocht, das Eigelb ist durch, da ist nichts flüssig mehr. Ich habe es leicht gesalzen. Und man merkt auch so ein bisschen den Speichelfluss gerade. Ja. Ehrlich. Ja, ist schon geil. Und es ist schon. Ja, ein Ei ist aber echt gut. Ja, ja. Ja, warm ist okay, ja. Und wie steht ihr zu Eiersalat? Eiersalat ist schon geil. Deswegen habe ich mir letztens gefaked. Schön mit Mayo. Ja, veganer Mayo und Kalamagnac-Salz und dann noch so Kichererbsen als Konsistenzersatz und Nudeln. Und dann halt ein bisschen Kurkuma für die Farbe und dann ist das schon, fühlt sich das sehr, zumindest erledigt das die, also befriedigt das Bedürfnis nach Eiersalat sehr gut. Aber Nudeln ist schon interessant. Meinst du jetzt als Beilage oder direkt im Salat? Als Grundlage. Und dann noch Kichererbsen reingepackt, um quasi das Eigelb quasi zu simulieren. Das ist wirklich nicht schlecht. Oh. Das hätte ich jetzt aber gar nicht. Ich hätte jetzt Eiersalat eher deutlich mehr basic gedacht und die Nudeln jetzt weggelassen. Sonst hätte ich das eher als Nudelsalat empfunden. Ja, es ist schon ein Nudelsalat mit Eigeschmack tatsächlich, aber... Aber du brauchst ja irgendwas, um das hart gekochte Eiweißstückchen zu emulieren. So. Genau. Deswegen, ja, es ist schon gefaked, aber es ist halt okay, finde ich. Also in meinen Eiersalat kommen übrigens Mayonnaise und Senf, also drei Teile Mayonnaise, ein Teil Senf, dann eigentlich nur Schnittlauch und Pfeffer. Ja, und nur ein kleiner Schuss Essig. Und Zucker. Aber das war es jetzt wirklich. So. Aber es muss kein Kristallzucker sein, weil du kommst aus Pankow. Das ist völliger Quatsch, Dennis. Natürlich Kristallzucker. So raffiniert, wie es geht. So. Weg vom Ei, würde ich sagen. Oder gibt es noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Sehr gut. Damit haben wir das Eierkocher-Thema jetzt auch erstmal abgehakt. Und Dennis hat einen Reisepass. Was bringst du uns aus Haifa mit? Nix. Okay. Hast du noch einen Wunsch, Kai, an Dennis? Ja, für was ist denn Haifa oder Tel Aviv, für was ist das bekannt? Was kann man da gut mitbringen? Falafel. Dann genau. Bring mir gerne einen Falafel mit. Und einen Löffel Hummus. Genau, ein Löffel. Ja. Ist so ein frisch, bitte. Möglichst frisch. Auf dem Rückflug. Ein Koffer, ganz mit Falafel gefüllt. Schon wieder einer mit Falafelschmuggel erwischt. Wollen wir, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen weiter. Ich möchte gerne mit euch über was reden. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, weswegen Kai auch hier ist. Fang. Habt ihr Squid Game gesehen? Nein. Ich habe nur davon gehört und gelesen, aber es nicht gesehen. Also ich habe davon erfahren, aber davon, wovon ich es am meisten gerade mitbekommen ist, über das U-Bahn-Fernsehen, wo Kinderpsychologen darüber warnen, dass das jetzt nachgespielt würde auf Kinder, in Kindergärten und Schulen und sich Kinder gegenseitig ohrfeigen würden. Und da ist die große Warnung, dass das jetzt wirklich endgültig unsere Kinder dahin rafft. Das habe ich auch gesehen. Also Squid Game, Netflix-Serie aus Korea, ist so eine Art, ja, so ein bisschen Battle Royale, falls das jemand kennt. Den Film habe ich also tatsächlich gesehen. Ja, den habe ich auch gesehen. Ich habe übrigens auch ein bisschen Squid Game gesehen, komme ich gleich zu. Also es geht sozusagen darum, dass Menschen, die Schulden haben, kommen in so eine Art Gameshow und können da dann an Wettbewerben teilnehmen und sich ihre Schulden entledigen durch Gewinnen. Und die Verlierer werden, glaube ich, getötet, wenn ich es richtig sehe. Ja, das, so habe ich das verstanden. Und deswegen, und was im Kindergarten nachgespielt wird, dass es die Ohrfeige stattdessen dafür gibt. Genau. Also es werden Personen wirklich geohrfeigt in dieser Serie. Also das war, ach so, das ist echt quasi, oder? Oder wie ist das? Nee, das war eine Frage. Nee, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, spielen die ja irgendwie Kinderspiele in dieser Serie. Ja, sagen, ich töte dich, sagen die dann die Kinder angeblich, und ohrfeigen dann die Kinder, ja, weil die können ja jetzt keinen richtig töten, das geht ja nicht. Sind, ach so, okay, ja, ja. Das ist in der Schulordnung verboten. Ist ja eine deutsche. So geht denn das nicht? Na, okay. Und so, und ich habe, ihr habt es jetzt nicht gesehen, das ist ein bisschen schade, ich habe das Gefühl, nämlich die ganze Welt hat das gesehen, und ich dachte dann irgendwann vor einigen Tagen, ja, der muss jetzt auch mal. Und ich habe es nach 8 Minuten ausgestellt, weil ich wirklich wahnsinnig gelangweilt war, weil ich alles, das ich gesehen habe, also am Anfang wird mutmaßlich ein Typ, der dann aufgrund seines exzessiven Geldausgebeverhaltens Schulden hat und dann kommt er halt irgendwie in diese Gameshow oder so. So weit war ich ja gar nicht. Der wird halt so ein bisschen porträtiert. Der wohnt über seiner Mutter und hat irgendwie auch noch ein Kind oder so, das hat Geburtstag. Dann will er versuchen, seiner Mutter Geld abzulabern. Die gibt ihm nichts oder nur ein bisschen und dann klaut er irgendwie die EC-Karte und dann muss er sich versucht herauszufinden mit seinem Kumpel, was wohl das irgendwie die PIN sein könnte, und dann gehen die irgendwie Pferdewetten machen und so. Und ich fand das so, so billig überzeichnet, dass ich mich wirklich als Zuschauer beleidigt gefühlt habe und gedacht habe, wenn das so kacke anfängt, dann ist doch alles, was daran jetzt geil sein wird, wieder nur das, wieder nur die Prämisse. So wie es ganz häufig in letzter Zeit, mein Eindruck, so Netflix-Serien gibt oder so, wo sich Leute gedacht haben, boah, geile Prämisse, das pitchen wir mal. Und dann kriegen sie kriegen sie irgendwie Kohle von Netflix und drehen eine Serie und denken so, ja, Moment mal, jetzt müssen wir uns auch noch irgendwie ausdenken, wie bauen wir die Serie jetzt. Aber ich hatte den Eindruck. Hört sich ja an wie so eine Anycast-Live-Sendung. Ja, aber verstehst du, das machen wir halt einfach so. Ja. Herzensgute Menschen, die wir sind, und wollen daraus keine Netflix-Serie machen für, weiß ich nicht, wie viel, Hunderttausende oder Millionen von. Außer Netflix ruft wirklich an, dann machen wir gerne auch eine Anycast-Live-Show für Netflix. Über, gar keine Frage, sogar 2 mache ich da. Ich habe es ausgestellt, ich habe es wirklich ausgestellt, und dann habe ich mich gefragt, und das ist jetzt die eigentliche Frage, gibt es so Sendungen, Serien, vielleicht auch Filme, die krass gehypt waren und die irgendwie alle geschaut haben und ihr habt euch gedacht, da muss ich jetzt auch mal gucken, und ihr habt es sofort ausgemacht? Also, was heißt sofort? Oder ihr habt es dann aber irgendwann nicht weitergeguckt, weil es euch wahnsinnig genervt hat? Bei Squid Game war es so, ich habe mich einfach von dieser überzeichneten, plumpen Art am Anfang, habe ich mich irgendwie beleidigt gefühlt, weil ich dachte, ich gucke jetzt halt irgendwie so, also vielleicht ist das auch nur, vielleicht ist das eine weichgespülte koreanische Produktion oder so, die sich irgendwie versuchen muss, an so ein, in Anführungsstrichen, flaches amerikanisches Fernsehpublikum oder so zu richten, weiß ich nicht. Denn ansonsten, was? An so Leftlips. Leftlips, genau. Ja. Denn ansonsten sind ja so koreanische Filme und Serien haben ja eigentlich immer ordentlich Tiefgang, so zumindest das, was man hier in Europa so kennt oder das, was ich so kenne. Und auch Battle Royale fand ich jetzt gut, so rückblickend. Den Film, da werden halt, ich glaube, Schüler sind zwar Battle Royale, ne? Genau, das ist, glaube ich, eine Schulklasse geschickt. Oder mehrere Klassen oder so, genau. Die werden irgendwie auf eine Insel geschickt und müssen da dann auch ums Überleben kämpfen. Genau. Und ich glaube, wenn die sich nicht an Regeln halten, dann explodiert das Halsband oder so. Genau, ja, irgendwie sowas. Egal. Ja. Fand ich so schlecht, habe ich ausgestellt. Habt ihr sowas? Und ich komme mal direkt, um so ein Beispiel zu nennen. Ich habe 2 Folgen Breaking Bad geschaut und dann war es mir zu dumm. Und dann habe ich es nie wieder angerührt. Das ist was verpasst, glaube ich. Ja, das sagt Meinung, jeder. Da muss man jetzt zu Beginn sagen, die Meinung ist einfach falsch. Und du solltest das wirklich weiterschauen. ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, das Problem war an den ersten Folgen, wie so ein Problem von sehr vielen Serien ist, dass die ersten paar Folgen der Serie einfach nicht gut tun, weil sie irgendwie noch in so einem komischen, wir müssen dem Network, den Network Executives irgendwie gefallen und nicht so richtig immer noch so sich selber beschränken. Das ist Klassiker, wirklich der ultimative Klassiker ist ja Parks and Recreations, wo die ersten 6 Folgen wirklich schlecht sind. Weil es einfach daran liegt, weil die Prämisse war in den ersten 6 Folgen, dass ich habe den Namen vergessen von der Hauptdarstellerin bei Parks and Recreations. Amy Poehler. Genau, dass die halt dümmlich sei, dass sie eine dümmliche Blondine sei im Staatsdienst. Und es hat nicht funktioniert. Aber sie haben es dann geändert und dann wird es plötzlich gut. So, das ist, glaube ich, ähnelt so ein bisschen bei Breaking Bad, glaube ich, dass es so ein bisschen erst kommen muss und die Tiefe. Ja. Ich glaube, mein Problem an Breaking Bad war am Ende nur, dass es sich einfach gezogen hat. Also, also man hätte die Story auch, also, wäre sie realistischer gewesen, wäre sie viel schneller zu Ende. So. Wie, was? Das ist unrealistisch, dass irgend so ein Highschool Lehrer Drogenboss wird? Binnen weniger Jahre? Ja, dass die Sendung, also die Serien ganz allgemein am Anfang nicht so gut sind, wie sie dann vielleicht noch werden, gibt's ja häufiger, ne? Aber es ist ja, hat ja immer unterschiedliche Gründe vielleicht. Also bei Breaking Bad finde ich es jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Ich finde die ersten Episoden auch ziemlich gut, ne? Da gibt's so mittendrin, gibt's manchmal so Hänger und dann wieder besonders gute Episoden, wie es halt immer so ist. Aber den Anfang fand ich da eigentlich sehr gut. Häufig hängt es ja vielleicht auch mit dem Piloten zusammen, ne, weil der sich dann vielleicht noch unterscheidet. Manchmal wird er dann irgendwie noch woanders gedreht oder häufig ist zu Beginn auch gar nicht so klar, dass jetzt irgendwie jemand doch eine wichtige Nebenrolle hat und wird gar nicht so, wird am Anfang noch gar nicht so bedacht beim von den Autoren vielleicht. Mhm. Und ich mag es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wenn jemand eine Serie empfiehlt und dann sagt, ja, der Anfang ist nicht so gut, aber ab Staffel 2 wird's dann super. Du musst dich jetzt einfach durch die ersten 27 Folgen quälen und bei Staffel 2 ist dann die beste Serie aller Zeiten. Sowas mag ich auch überhaupt nicht, hab's aber auch schon ein paar Mal gemacht, einfach weil ich dann auch der Überzeugung war, dass man dann sonst wirklich was verpasst. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, das sage ich regelmäßig, wenn ich über Seinfeld rede, da ist es nämlich auch so. Nachher eine der großartigsten Serien aller Zeiten, aber am Anfang ein bisschen komisch. Da kann ich ja einfach die Lache nicht abhaben. Also ich finde genau eine Serie darf Lache aus der Dose haben und das ist Mr. Bean und sonst halte ich einfach nichts aus. Das sind keine Lacher aus der Dose. Ja, oder Live-Publikum. Mr. Bean, ich weiß gar nicht, Mr. Bean hat, glaube ich, nee, der hat kein Live-Publikum. Ne? Ich glaube, bei manchen Szenen könnte es so sein, weil es so gefilmt ist, aber es ist, glaube ich, nicht so. Es kann sein, dass das vor Publikum gezeigt wurde und das wurde dann, da wurden die Lacher aufgenommen, das weiß ich nicht. Nee, aber Seinfeld Lacher, hat halt Lacher mag ich sonst nicht. Ja, das stimmt, du hast recht, ja genau, aber mag ich trotzdem nicht. Genau, sonst, mir fällt gerade nicht so richtig ein, was alle total cool fanden, weil in der Regel weiß ich ehrlich gesagt schon zu Beginn, ob mir eine Serie gefällt oder nicht. Manchmal schaue ich trotzdem rein, wenn mir einfach langweilig ist oder vielleicht fange ich auch mit Freunden eine Serie an, die mich alleine jetzt nicht so gesehen hätte, aber wo es dann trotzdem okay ist und wenn man was gemeinsam schaut, macht es dann ja eh noch mal ein bisschen mehr Spaß und so. Was mir allerdings noch eingefallen ist Lost. Lost ist auch sowas, wo alle sagen, schau dir das auf jeden Fall an. Und es hat mich... Und alleine, dass es, alles, was ich darüber gelesen habe, hat mich einfach wahnsinnig davon abgeschreckt, dass einfach irgendwie sehr wenig aufgeklärt ist und die Serie dadurch lebt, dass, ne, die Story zieht sich so weiter und man, ne, na klar, ne, wenn man viel schaut, dann möchte man viel mehr sehen und es zieht sich alles so und es passiert aber nicht so viel. Also ich habe mir, ne, so ein paar Videos auch dazu angesehen oder mal ein bisschen nachgelesen und dann habe ich bemerkt, dass es, glaube ich, nichts für mich ist und ich glaube, ich mittlerweile echt Serien mag, die sich einfach ein bisschen kürzer halten können und über ein oder zwei Staffeln ist auch mal gut und wenn es dann zu Ende ist, dann hat eine Story häufiger auch nicht viel mehr herzugeben. Ich überlege gerade mal. Ja, das kann ich verstehen. Also da haten ja mal sehr viele Leute über das Finale ab und das ist verständlich, weil das ist nicht gut. Wobei, wenn man die Serie gesehen hat und mal sich kurz so einen Schritt zurück in so eine geistige Nische tritt und mal drüber nachdenkt, was da passiert ist, dann muss eigentlich jedem sofort klar sein, dass niemals zu Beginn dieser Serie sich Leute hingesetzt haben und gesagt, so, wir machen jetzt einen Masterplan, der geht ihm über 6 oder 7 Jahre und darauf läuft's hinaus. Hm. Die haben immer nur von Staffel zu Staffel gedacht und dann wahrscheinlich auch sogar von Episode zu Episode und dann mussten die sich verrennen. Ich fand aber, dass zwischendrin so geil verwoben und spannend, dass mir das Finale bei der Serie echt scheißegal ist. Diese ganze Geschichte um Dharma und so fand ich total super. Und dann ist es ja immer, heißt es, viele sagen immer, ja, und dann kamen die Zeitreisen, da ist ihnen gar nichts mehr eingefallen. Ich so, warum? Also warum sollte man in so einem Science-Fiction-Mystery-Ding nicht Zeitreisen einbauen? Das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, das macht doch jede andere Serie oder jeder andere Film auch. Habe ich überhaupt nicht, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Serie fand ich wirklich grandios. Man muss halt so ein bisschen ausblenden, dass es halt manchmal unlogisch ist, aber ja Gott, ist doch scheißegal. Und wo man auch merkt, dass die Schreiber jetzt nicht mehrere Staffeln direkt sich ausgedacht haben, ist Stranger Things. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nur die erste Staffel komplette, ja. Zweite habe ich dann irgendwann so ein bisschen aufgehört. Ja. Wollte ich aber noch weiter gucken, weil ich das sehr atmosphärisch sehr genossen habe. Mhm. Genau, ja, das war ja auch so das Ding, ne? Dass es einfach atmosphärisch sehr cool war und ganz viele 80s-Anspielungen und so weiter. Und es ist allerdings, glaube ich, sogar bekannt, dass sie dachten, dass sie nur eine Staffel produzieren. Und das merkt man, glaube ich, also nicht glaube ich, das merkt man einfach sehr stark, weil die Story nach der ersten Staffel eigentlich sehr abgeschlossen ist und sie dann da Netflix kam und meinte, okay, das ist irgendwie eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten bei uns und wir hätten jetzt gerne noch mehr Staffeln. Und ja, dann haben sie halt noch eine weitere Staffel gemacht. Und da ist dann ungefähr wieder das Gleiche. Einfach. Warum kann man da als Serienmacher nicht sagen, so, nee, ist nicht. Das ist eine Miniseries ist vorbei. Gibt uns Geld für was anderes. Die hätten das bestimmt sagen können, aber das gibt natürlich ordentlich Geld. Ja. Andere Serie, die ordentlich Geld brachte, die ich nicht gesehen habe, noch in einer Folge abgehoben habe, war tatsächlich Game of Thrones. Auch sehr gehypt und ich habe Game of Thrones die erste Folge gesehen und es ging da schon, es wurde da gevögelt und es wurden sehr viele Namen eingeführt und ich dachte mir so, nee, ich habe keine Bock auf eine spanische Telenovela, die im Mittelalter spielt. Im Fantasy-Mittelalter. Ja. Ich hatte tatsächlich keine einzelne Episode von gesehen. Ich hab ein paar Freunde, die haben sich da immer gemeinsam getroffen, um das zu schauen. Und dann war ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal dabei. Und das war dann halt so, weiß nicht, Staffel 6, Folge 7 und 8. Und dann nochmal, die allerletzte habe ich dann auch mit ihnen gemeinsam geschaut. Und es hat für mich einfach keinen Sinn ergeben ohne Kontext, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich aber auch nicht so sonderlich beliebt gemacht, als ich dann immer gesagt habe, wer ist das und wer ist das? Und ich kenne die ganze, es gibt alles überhaupt keinen Sinn und die Story hängt überhaupt nicht zusammen. Ja, aber es kann halt nicht sein, dass du halt wie so ein, das ist ja auch so ein Schinken, das Ursprungsbuch. Und da sind ja auch irgendwie 1000 Charaktere, die auch alle irgendwann auch mal sterben. Da ist ja der hier, der Typ, der es geschrieben hat, ja auch schließlich zu fallen für. Der läuft bei Fantasy auch okay. George R. R. Martin. Genau. Und ja, aber das ist mir so, nee, das kriege ich nicht mit. Also sorry, ich bin kein Telenovela-Fan, aus dem Grund, dass mir einfach zu viel Plot ist einfach. Also zu viel Plot, den man auch mitbekommen muss. Also es ist halt, du musst ja halt die ganzen Stränge und die ganzen Beziehungsgeflechte, die musst du ja alles merken. Und ich hab so, nee, ich will hier kein Buch führen. Und das sagst du mir so, nee, mach ich nicht mehr. Was tatsächlich aber eine sehr man, gute Se- Also muss man sich das wirklich dabei, also ist das wirklich so darauf angelegt, dass man sich das alles merken muss? Also es sind mehrere Familien, die ja gegenseitig. Ja, aber wir hatten ja auch schon mal etabliert, dass wir beide irgendwie, also Dennis, wir beide The Blacklist irgendwie ganz nett finden, weil das so eine schöne Serie ist, die man so nebenher schauen kann, weil James Spader einfach ein super Schauspieler ist und weil das Setting so halbwegs klar ist und dann gibt's halt ständig Monster of the Week Folgen und das ist irgendwie ganz lustig anzuschauen. Man muss sich jetzt aber nicht so krass reinsteigern. Man kann, wenn man möchte, um jedes letzte Fitzelchen an verwobenen Geschichten und so noch irgendwie auszuleuchten und mitzukriegen, muss man aber nicht. Ist das bei Game of Thrones ähnlich? Ah, wisst ihr ja nicht, wenn ich es nicht geguckt habe. Ja, ne? Was stelle ich mich eigentlich fragen? Ich kann dir sehr viel zur letzten Episode sagen und zu zwei Folgen aus der vorletzten Staffel, wenn du das möchtest. Ja, irgendjemand stirbt wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe schon ja den ein oder anderen Tod mitbekommen, ja. Und einmal habe ich sogar einen Drachen gesehen. Sehr gut. Ohne jetzt spoilern zu wollen, sorry. Kai, du wurdest gerade unterbrochen, du hattest noch irgendwas. Genau, ich wollte noch einfach eine Serie empfehlen, die ich jetzt letztens zum, weiß nicht, dritten oder vierten Mal tatsächlich gesehen habe, nämlich Mad Men. Derek. Mad Men ist tatsächlich eine Serie, weil du gerade davon gesprochen hast, Dennis, die hat mehrere Staffeln und auch gar nicht so wenige Charaktere, aber es ist, wie ich finde, das perfekte Beispiel für eine einfach entspannte Serie. Es sind nur Dialoge, es gibt eigentlich keine Action-Szenen, es wird einfach nur gesprochen, es ist alles wahnsinnig gut visualisiert, ne? Es spielt in den 60er Jahren, so Anfang bis Ende 60er, und es geht eben um so eine Werbeagentur und wie in New York, wie die da alle so drauf sind. Manchmal hat jemand was mit der Frau von dem anderen und so weiter. Und es ist aber gar nicht so Telenovela-artig, wie man sich anhand dieser Prämisse vorstellen könnte, sondern es ist einfach wirklich wahnsinnig gut inszeniert, so, das andere Wort mit I. wahnsinnig gute Schauspieler, einfach ein sehr entspanntes Pacing, das die Story sehr gut rüberbringt, und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Auch wenn es wirklich, ich glaube, es gibt 7 Staffeln oder so, aber man merkt dann, glaube ich, auch relativ früh, ob man jetzt Lust darauf hat oder nicht. Und wenn nicht, dann schaut man sich es eben nicht an. Okay, weil du gerade sagtest, sehr viele Dialoge, wenn nicht passiert, aber man kann es halt, läuft gut. Hast du Boston Legal gesehen? Boston Legal, nee, sag ich gerade gar nicht. Ich wollte es gerade sagen. Und ist das quasi, wenn man Boston Legal mag, dann ist auch Mad Men was für einen, weil dann bin ich dann drin sofort. Weil Boston Legal war eine sehr schöne Serie. Ja, Boston Legal ist eine Anwaltsserie, die weiß ich nicht, wie kann man es am sinnvollsten stilistisch beschreiben? Es gab ein bisschen so menschliches Zeug, aber so special, also immer so Cases, ist irgendwie so Anwaltskanzlei. Ja, und vor allem muss man einfach mal sagen, in zwei sehr bedeutenden Hauptrollen, James Spader und William Shatner. Ja, genau. So. Und ihre Balkon-Finalszenen sind irgendwie sehr, sehr gut. So. Also ja. Vielleicht Kai, ist das für dich was, Boston Legal. Ja, ich schreib's mir auf jeden Fall mal auf. Genau. William Shatner hat Danny Crane gespielt, einen alternden Staranwalt, bei dem man nie so genau wusste, hat er jetzt Demenz, ist er einfach nur abgedreht und bescheuert, und er hat sich immer ins Pressegewusel gestürzt mit den Worten Danny Crane, I used to captain my own spaceship, hat er auch mal gesagt irgendwann. Und hatte mal irgendwas von sich erzählt. Das ist sehr witzig, wirklich sehr, sehr gut. Ist ja aber eigentlich ein ziemlicher Abstieg. Ich meine, der hat mal Luke Skywalker gespielt und jetzt in irgendeiner so einer Anwaltsserie. Naja, okay. Ja. Muss man halt sehen, wie das Geld rankommt irgendwann. So okay. Ein bisschen, Alter. Ich pack mir Mad Men auf die Liste tatsächlich. Bin ich mal gespannt. Ich meine, du musst dich ja auch weiterentwickeln. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel Schauspieler wie Leonard Nimoy, der hat Spock gespielt. Und was macht er heute? Ja, eben. Den kenne ich aus diesem Frodo Beutlin, nee, Bilbo Beutlin-Song. Kennt ihr den? Nein. Nee. Oder verwechsel ich den gerade? Das ist doch der mit diesem Bilbo Baggins-Song, oder? Leonard Nimoy. Was? Ich hab. Oder rede ich gerade kompletten Unsinn? Bilbo Baggins, Leonard Nimoy. Ja, doch, der ist das. Ach so. The Ballad of Bilbo Baggins. Ich hab gerade keine Möglichkeit, das einzuspielen, und falls ich die hätte, dürfte ich es vermutlich nicht. Oder müsste dann immer GEMA drüber sagen. Aber wir, in Klammern ihr, könnt das ja gerne in den Shownotes verlinken. Tun wir. Ja. So, aber zurück zur eigentlichen Frage. Was waren denn so Serien? Also, fällt einem nicht viel ein, ne? Ich war jedenfalls, schreibt doch mal in die Kommentare, abonniert uns und drückt die Glocke. Smash the subscribe button and jingle the Glock Bell Icon. YOLO. Wenn ihr sowas hattet. Ich muss echt sagen, Squid Game, ich hatte mich ein bisschen drauf gefreut. Vielleicht habe ich auch zu sehr meine eigene Erinnerung an Battle Royale überhöht. und habe jetzt sowas ähnlich Grandioses erwartet. Vielleicht ist es das auch und ich muss mich halt einfach nur durch die ersten 9 Episoden durchquälen, bis die 10. mich dann abholt. Und ich am Ende denke, na, Ende war jetzt aber doch nicht so doll, aber ich hatte immerhin 20 Minuten Spaß, kann ja auch sein, auch das könnt ihr mir gerne irgendwie mit auf den Kanälen, die euch zur Verfügung stehen, und mir mitteilen. Aber hast du Parasite gesehen? Nee. Solltest du tun, das ist, glaube ich, gut. Parasite? Ja. Das ist wirklich nicht. Ich dachte, das sei der eine Film, weil wenn Deutsche über das gute koreanische Kino sprechen, dann meinen sie jetzt 99% Parasite. Ja. Ich dachte, das hättest du auch so gemeint. Nee, das habe ich nicht gemeint, aber der okay, ist ja okay. Auch Takeshi noch recht jung. Takeshi's Castle kommt aus Japan, Renke, nur by the way. Was? Was kommt aus Japan? Takeshi's Castle kommt aus Japan, by the way, falls du dachtest, es wäre aus Korea. Nein. Okay. Dachte ich nicht, wieso? Kommst du darauf? Nee. Tatsächlich habe ich den nicht gesehen, aber der ist ja auch erst von 2019. Ich habe in den letzten Jahren nicht so viel aus familiären Gründen. Burning ist noch ein guter koreanischer Film. Aus gewissen Gründen war das nicht so, aber das merke ich mir direkt mal. Habt ihr The Human Centipede gesehen? Ach ja. Und dann fängt das natürlich mit so einem scheiß deutschen Nazi-Arzt an, weil es muss genau so anfangen. Udo Kier ist das, oder? Ja, es ist Udo Kier. Und natürlich muss es Udo Kier sein. Natürlich muss es Udo Kier sein. Ich habe den, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe nur vor, keine Ahnung, es ist schon auch mittlerweile fast 10 Jahre her, oder diese South Park-Episode, wo sie so Leute aneinander tun, Udo weil Kier. Sie... Es ist nicht Udo. Nicht Udo, das ist doch Udo Kier. Udo Kier ist doch immer der böse Deutsche in US-amerikanischen Produktionen. Ich guck mal, oh Gott, ich tue mal, das Plakat bringt mich aus der Palme. Dieter Laser ist tot. Leider. Ja, ja. Dieter Laser. Ach. Ja. Ach, er meint Dieter Laser. Laser, ja. Genau. Dieter Laser. Stimmt, ja, der hat so ein nicht unähnliches Gesicht zu Udo Kier. Er hat 99 in der SK Kölsch einen Priester gespielt. SK Kölsch war eine von Sat.1 produzierte Sendung, Fernsehsendung. Ja, das ist was in den USA CSI Miami ist, ist halt bei uns SK Kölsch. So, okay. Oh Gott, die Mache. Der Macho Job Schatz und der homosexuelle sensible Chaos Taube bilden als Taubkommissare ein Team bei der Kölner Kriminalpolizei. Gott, 99, so ein wildes Jahr. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. War die Wochenshow da noch gut oder war die schon drüber? Ich glaube, sie war da noch gut. Aber sie war kurz davor, drüber zu sein, weil die Zeit von Helmut Kohl war vorbei. Ja. Bonanza. Gut. Ich weiß nicht, was ihr redet. So, ich bin zu jung dafür. Jetzt haben wir schon sehr viel Zeit mit dummem Quatsch verbracht. Worüber ich eigentlich sprechen wollte, war. Zunächst mal Attila Hildmann. Habt ihr von den Attila-Leaks habt ihr darüber erfahren? Ich habe den Spiegel Plus-Artikel gelesen, weil ich tatsächlich für einen Monat Spiegel Plus habe. Ah, na guck mal an. Ich habe 1 Euro reingeworfen. Ich habe nur die Funk-Doku geschaut. Ja, die habe ich auch gesehen. Das hatte ich auch aufgegeben, Dennis. Hast du das nicht gesehen, das Funkstück? Nee, noch nicht tatsächlich. Du hast mir nur ich habe das jetzt extra dafür gesehen, oder was? Nee, ja, das hast du gesagt. Ja, wann hast du das mir denn gesagt? Beim Fußball sicher, oder? Als würde ich den dazuhören. Nee, Quatsch, das habe ich dir heute geschrieben. Ja. So, ich gucke jetzt mal nach. Ich guck das jetzt nach. Ich habe mir heute nicht geschrieben, definitiv nicht. So. Schön erst zwei Stunden lang über Serien quatschen und dann, ich schaue kurz nach, was du mir geschrieben hast. Nee, was ich dir gesendet habe, war heute das Pizza-Kit von The Spice. Das habe ich dir heute gesendet. Ja, und das dann hast du geschrieben, ich habe gerade einen Eierkocher aus der Parkstation geholt. Ja. Ich finde das Curry von Just Spice aber besser. Das mit dem dicken Jungen drauf? Ich weiß nicht genau. Unge, das Curry von Unge. Ach so, der eine YouTuber. Ja. So, Attila Hildmann, hier Dings, ne? Hier, guck mal, ich habe geschrieben, Aufhänger wäre das Hildmann-Piece und es ging um Steuerung F. Denn ja. Das steht auch in der Nachricht. Ja, aber da stand zumindest kein Auftrag drin. Also. Ja, aber es ist der Aufhänger. Ja, aber ich weiß ja, worum es geht bei der Hildmann-Sache. Ich habe nur das explizite Piece hier nicht gesehen. Worum geht's denn in der Hildmann-Sache denn? Ist denn erleuchte doch mal unsere Hörerinnen. Naja, es gab ja schon vor einigen Wochen, ist der ehemalige IT-Nerd-Fachmann auf die... Und Webentwickler. Webentwickler, ja, ich schäme mich so sehr. Dennis, musst du doch gar nicht. Ja. Er hat rüber gemacht. All Webentwickler. Ja, doch alle. Der heißt sogar Kai, also müsste ich mich eher schämen. Nee, also alle Webentwickler, sorry, da, also so. Und der hat rüber gemacht mit ganz vielen Dokumenten und Zugängen und so zu Anonymous. Die haben halt irgendwie seine Accounts auch nochmal zugemacht direkt bei der Gelegenheit. Aus diesen Dokumenten entsteht jetzt eine Menge raus, auch Anklagematerial tatsächlich, was auch mit den Behörden geteilt wurde. Und da sind auch so Privatnachrichten rausgekommen, hat dann gemerkt, dass halt der Hildmann halt so richtig nach rechts abgedriftet ist, dass es nicht nur eine Show ist, sondern der einfach wirklich das denkt, dass er zutiefst antisemitisch ist. Ja, was heißt abgedriftet, ne? Wahrscheinlich war der halt schon immer so. Ja, genau. Muss man ja auch sagen. Was ich jetzt gelernt habe, der heißt ja mit Zweitnamen ja wie Klaus Peter und das Haus heißt er deswegen, weil er adoptiert wurde von Deutschen. Ja, das stimmt. So. Und bei der ganzen Nummer ist jetzt die Rolle dieses IT-Menschen, die ist für mich fragwürdig, weil der sich nur immer noch nicht so richtig distanziert hat, auch von dieser Corona-Leugner-Szene. Ich habe einfach nur den Eindruck, der hat jetzt keinen Bock, in den Knast zu gehen dafür. Da könnt ihr mich, glaube ich, wahrscheinlich mehr aufklären, weil wahrscheinlich ging es in der Funk-Doku weniger um Inhalte, sonst um Personen, weil das halt Funk ist. Moment, da kommen wir gleich dazu. Also was passiert ist, ist, nachdem dieser Webentwickler die Zugangsdaten an Anonymous weitergegeben hat, haben die halt quasi alles runtergeladen und haben dann alles zerstört. Also die haben, wenn man so will, Hildmann komplett geowned. Er konnte auf nichts mehr zugreifen, er hatte nichts mehr von seinen Webpräsenzen, das muss man so sagen. Sein Telegram-Channel, das war auch alles weg. Musste er alles neu machen. Alles. Und das wollte ich noch dazu erwähnen. Und das ist halt so eine riesen Fundgrube, diese Leaks. Und da geht halt sehr viel daraus hervor. Unter anderem, dass er schon irgendwie Steuerschulden hat, die Jahre alt sind, sehr wahrscheinlich. Er hat dann sich jetzt noch, glaube ich, mit Spiegel und mit Funk hat er noch ein Interview geführt tatsächlich und hat versucht, einige Sachen klarzustellen, hat er aber nicht geschafft. So richtig. Und dazu gibt es natürlich Berichterstattung, denn Anonymous hat geteilt diese Daten unter anderem mit dem Norddeutschen Rundfunk, meine ich, aber auch dem Spiegel und so ein paar anderen News-Outlets und auch der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die lese ich am liebsten. Beste News überhaupt. Und wir haben uns dazu heute in Vorbereitung zu dieser Sendung alle den Beitrag von Steuerung F, das zum Funknetzwerk von ARD gehört, und angeschaut. ZDF. Entschuldigung, und ZDF. Und wollen da mal kurz drüber reden, denn wir haben neulich schon mal über Funk gesprochen, aber ohne, dass ein Mikrofon dabei war. Und ich dachte, wir reden da nochmal ganz kurz drüber, weil irgendwie so richtig beschäftigt im Podcast haben wir uns mit Funk noch nie, oder? Es könnte halt daran liegen, dass wir offiziell nicht in deren Zielgruppe sind. Also das Wieso? Möchte ich jetzt aber von mir weisen. Ist das nicht doch so das Netzwerk für quasi die für Kika zu groß sind und für die ARD noch zu jung? Zu alt sind für Kika und zu jung für die ARD? Ja. Und? Da würde ich mich durchaus mit dazu zählen. Also es ist quasi alles ab 16 bis 60 oder was? Ja, das kommt auch, glaube ich, so ein bisschen darauf an, wie du dich dann selber, wie du dich auch selber fühlst, nicht? Wenn du halt sehr gerne auch Vorabendprogramme mit Jörg Pilawa schaust, dann bist du vielleicht einfach schon so weit. Naja, ich gucke sehr gerne auf hier im WDR dieses ältere Ehepaar, was sich immer die Kante gibt und dabei kocht. Ja. Monika, nee, wie heißt das? Hermann und Loriane. Nee, ist egal, sie saufen. Moritz. Moritz und irgendwas. Petra? Moritz und Monika, nee, keine Ahnung. Ja. Ich glaube auf jeden Fall Moritz, keine Ahnung. Moritz und Martina. Ja. Moritz und Martina, ja. Sage ich doch. Pro-Tipp, super Sendung. Und ja. Eine Trödel-Sendung im SR, immer sonntags. Kochen mit Martina und Moritz heißt das so. Renke, was du aber noch nicht erwähnt hattest, war diese Mitarbeiterin der, ich glaube, Staatsanwaltschaft Berlin. War das Berlin, ja, oder? Ja, die IT-Mitarbeiterin diesem, der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, die scheinbar in die Türkei auch gefahren ist mit einem Dienstlaptop oder mehreren Geräten. Und quasi den. Ach, wirklich? Ja, das stand im Spiegel Online, also in dem Spiegel Plus-Artikel. Die ist da auch hingefahren. Und die haben versucht, da, von da aus hat sich die Staatsanwaltschaft zu hacken, was aber nicht funktioniert hat. Und deswegen ist sie nach ein paar Tagen wieder zurückgefahren. Aber von ihr stammte dann der Leak an Hildmann bezüglich des Haftbefehls und aller anderen Dinge. Die hat einmal Daten abgesaugt. Genau. Und die ist auch aufgefallen durch andere Abrufe in rechtsextreme Querdenkerszene. Und war auf den Demos. Genau. So. Ach, das hat sich auch, ja. Ja, es hätte sich lohnen können, diesen Spiegelartikel zu lesen und nicht nur die Funk-Doku zu schauen. Dem Vernehmen nach war Hildmann aber da schon im Ausland, als sie ihm von dem Haftbefehl erzählt hat. Also er konnte deshalb nicht flüchten, aber er hatte sozusagen einen Grund mehr, nicht mehr zurückzukehren. Genau, also laut Artikel sind sie irgendwie im Dezember abgehauen. Erst, glaube ich, nach Schweden zu einem Bruder oder Cousin, eins von beidem. Nach Polen, dachte ich erst. Ja, auch nach Polen. Aber in Polen, das wird dann im Spiegel Plus, ich weiß nicht, ob es bei Funke-Doku erzählt wird, aber im Spiegel Plus Artikel wird erwähnt, dass sie halt durch die Corona-Restriktion dort keine Bleibe mehr gefunden hätten und deswegen dann abgezogen sind. Und da kam tatsächlich der Hinweis auf einen Cousin in der Türkei ganz hilfreich und da sind sie dahin gefahren. So. So. Jetzt gibt's hier mehrere Dinge. Erstmal natürlich, Hildmann ist immer irgendwie ganz, ganz lustig und interessant und so. Er hat ja auch schon mal ein Intro für uns eingesprochen. Letztes Jahr wird das immer gewesen sein. Und das heißt, den begleiten wir natürlich auch aber immer so ein bisschen weiter. Aber das Beste an Hildmann ist, der in diesem Spiegel Plus Artikel wird noch so ein Interview von dem, was er irgendwie meinte, so, sein Restaurant sei ja top-notch gewesen, obwohl quasi in den Leaks auch die Bewertungen oder die Überprüfungen durch die Lebensmittelsicherheitsbehörde mitgeleakt wurden, die mehr schlecht waren. Und er meinte so, seine Restaurants waren top-notch. Ich war einmal dort und danach hatte ich Durchfall. Ich möchte das nochmal sagen. Dein Essen ist nicht gut gewesen. Du warst wirklich mal dort? Ich war in Charlottenburg einmal in diesem Restaurant, habe auch diese ekelhafte Plörre getrunken, die er Energy Drink nennt. Und es war nicht gut. Ich habe mich aber bis heute nicht getraut, darüber öffentlich zu sagen, weil ich Angst hatte, von ihm aufs Maul zu bekommen. Aber Dennis, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass du dich heute traust, hier vor der Weltöffentlichkeit das preiszugeben, dafür möchte ich dir meinen Respekt sagen. Danke. Ausdrücken. Oder wie es damals bei der Wochenshow hieß. Lauter, für diese Worte musst du dir Dank sagen und musst mit dir natürlich auch anstoßen. Prost. Wochenshow war schon ziemlich gut. Ja, das haben sie jetzt rausgefunden. Das hält man schon ganz lustig, aber es ist auch so ein bisschen komische Freakshow. Viel spannender oder die größere Freakshow ist ja Funk an sich. Ja, nicht nur Funk, also es gibt ja viele Sachen. Es gibt ja auch diesen Spiegel-TV-Bericht, gibt es ja auch. Ja. Auf YouTube können wir auch verlinken. Und Funk hat eine Doku gemacht und wir haben neulich schon darüber gesprochen, wie wir denn Funk so finden. Und ich fand jetzt ich fand das eigentlich ganz okay gemacht. Zu Wort kommt ziemlich lange auch dieser Webentwickler, der mit Attila Hildmann zusammengearbeitet hat. Mit dem haben sie ein Interview geführt, später auch mit Attila Hildmann. Ich fand die Sachen, aber muss ich sagen, Kai wird ja bestimmt gleich noch was dazu sagen, was ihn so an Funk des Öfteren stört, fand ich hier aber sehr gut eingeordnet jeweils. Das war ein bisschen oberflächlich, aber es war ja auch nur irgendwie so eine 23-Minuten-Doku oder so oder Reportage, so viel war das jetzt gar nicht. Da hätten die sicherlich auch viel mehr draus machen können. Und es war gut. Und ich glaube, bei Funk liegt das auch immer dran, wer das macht. Und ich glaube, diesmal war das einfach der Dicke vom NDR, ne? Herr Feldmann. Der euch ja persönlich kennt, darfst du ihn natürlich den Dicken nennen. Nee, deshalb nenne ich ihn Herrn Feldmann. Ach so. Ich fand's auf jeden Fall auch nicht so schlimm wie andere Funk oder in diesem Fall Steuerung F-Dokus. Auch wenn ich es etwas komisch fand, hatte da Hildmann am Ende noch, also der wird ja am Ende nochmal direkt interviewt und ihm dann nochmal irgendwie eine Bühne zu bieten. Sie haben ja zwischendurch auch immer noch mal so gesagt, ja, warum machen wir denn das jetzt eigentlich? Ist das jetzt immer nicht mehr durch mit diesem Attila Hildmann? Und da meinte der, ja, nee, der hat, da hören immer noch viele auf ihn, der hat immer noch eine große Anhängerschaft oder irgendwie viele folgen ihm oder so. Kann ich jetzt, also kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Oder ob die dann wirklich davon angesprochen werden. Julian Feldmann. Julian Feldmann, und der wurde, der ist 2019 Reporter des Jahres geworden. Ach. Also ich kannte den ehrlich gesagt davon nicht. Vielleicht habe ich sein Gesicht davor schon mal gesehen, aber mir hat er jetzt nicht so viel gesagt. Echt nicht? Also der macht ziemlich viel so Nazi-Sachen. So privat? ziemlich viele Reportagen über solche Nazi-Geschichten. Und auch nicht nur so hier mit Gesicht im Fernsehen, wie es ja modern ist, sondern auch manchmal einfach nur als Sprecher oder so. Das gibt's auch. Das glaube ich auch bei Panorama oder so macht er auch mit. Du meinst bei so die Gegend. Bei richtigen Sendungen. Ich habe gerade gegoogelt, ja, ja. Und der hat ja auch dieses Interview gemacht mit diesem SS-Mann Karl M. Punkt. Dieses bekannte Nazi-Interview, das ist, weiß nicht, 2019 war das, ne? Ja. Und ich sehe gerade auch, das war wohl, dafür hat er wohl den Reporter des Jahres bekommen. Oder Journalist des Jahres, was das dann auch immer war. War halt auch wieder mit Rechten reden. Genau. Und das ist ja irgendwie so deine Hauptkritik, ne? Dass Funk im Prinzip so, ja, die machen sehr viel mit Rechten reden und reden halt sehr viel mit Spinnern, aber ordnen nicht richtig ein oder so, ne? Das ist, ja, das finde ich, ist so ein Kritikpunkt. Das war jetzt was, was mir eben schon häufiger bei diesen unterschiedlichen Funk-Doku- oder Reportagenformaten aufgefallen ist. Es gab jetzt auch zum Beispiel ein konkretes Beispiel, da haben sie so eine, ich weiß jetzt nicht, es war, glaube ich, auch Steuerung F, da haben sie so eine Dokumentation gemacht über einen, der in Anführungszeichen legales LSD verkauft mit so einem Online-Shop. Und ne, habe ich so gesehen, währenddessen auch diesen Namen gegoogelt von dem Typen und dann ist mir so aufgefallen, okay, der Typ ist einfach verrückt. Das kann man nicht anders bezeichnen. Der muss irgendwie mal richtig auf einem Drogentrip hängen geblieben sein und keine Ahnung, gründet eine eigene Partei, wo er fordert, irgendwas Kinderschänder an ihren Eiern öffentlich aufhängen zu lassen. Also wirklich, nicht nur so übertrieben, sondern er will wirklich das irgendwie so christlich verargumentiert. Also man kann jetzt quasi seinen Namen googeln und findet quasi nur Seiten, wo offensichtlich direkt erkennbar ist, dass der Typ einfach spinnt. Und man könnte jetzt sagen, ja, natürlich spinnt er so ein bisschen, der verkauft ja LSD im Internet, aber nee, weiß nicht, dem wurde halt wirklich... Es ist zutiefst rechtsradikale Spinnertum, ja, aber so ja, ja, mit christlicher Einfärbung. Genau, ja, der war wirklich einfach verrückt und das auch nicht im Guten gemeint, sondern der war einfach komplett abgedreht und hat da jetzt irgendwie wirklich, das war quasi, also diese Steuerung F-Doku, das war irgendwie, weiß nicht, wie lange die genau ging, so 20, 25 Minuten vielleicht und das war einfach Werbung für seinen Online-Shop, weil der war zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt, ob es immer noch so ist, aber der war jetzt zu dem Zeitpunkt auch online. Und es war halt auch sehr einfach, den dadurch zu finden. Ne? Das war einfach ein Werbespot für seinen Online-Shop von einem Verrückten, der komische Ansichten hat, noch ein bisschen zu milde ausgedrückt und da jetzt irgendwie schön Aufmerksamkeit bekommen hat für seine Produkte, die er da verkauft. Ja, mich erinnert, also es gab noch diese eine Funk-Doku oder wo halt diese zwei nicht Nazis, aber die so ironisch sind. Wie heißen diese beiden Typen? Ich weiß nicht, Kai, ob du es erinnerst dich daran, aber es war dann auch so, denke ich mir so, ja toll, habt ihr jetzt irgendwie 20 Minuten reden lassen, aber weder stehen sie zu ihrer Verantwortung, noch habt ihr sie von diesem Ironie-Layer runterbekommen, weil in Wahrheit sind es einfach Rechtsradikale. Die können auch so cringy-artig, ironisch da mal unterwegs sein. Das sind Rechtsradikale. Warum gibt ihr diese Bühne gerade? Genau, es gibt natürlich unterschiedliche Formate und es hängt sowohl immer vom Format, auch vielleicht von den Reportern oder Moderatoren oder Journalisten dahinter selbst ab. Manchmal wird eben nur über was berichtet und das auch häufig auch gar nicht so schlecht, ne, muss man natürlich auch sagen. Und häufig haben sie einfach irgendwie, weiß nicht, haben irgendwie mal einen, sind an irgendeinen Namen von einer komischen Person gekommen und berichten einfach 20 Minuten darüber. Und Dennis hatte es, glaube ich, auch schon mal ohne Mikrofon erwähnt, aber diese ganzen Funkdokumentationen bedienen einfach so einen totalen Voyeurismus. Ja, das ist nicht nur Marzitum. Also es gibt halt so ein paar. Genau, Dokus, ja, das hat nicht so was mit Rechtsradikalen zu tun, nee, sondern erinnert, von ganz, mit ganz vielen anderen. Ja, Themen. Es erinnert so ein bisschen an, erinnert sich die an diese Exklusiv-Dokus auf RTL 2, die immer so 23 Uhr liefern. Ja, natürlich. So, ja, also klar. Dominas, irgendwie Prostitution, Drogen. Und die waren so voyeuristisch. Und genau dasselbe macht Funk. Das ist dieselbe Art des Stils. Und das sind immer die Themen. Entweder geht es hier um Leute, die auf Windeln stehen, BDSM, sich irgendwie Chemsex, also quasi schwuler Sex auf Drogen. Und es ist immer so ein Voyeurismus dabei, der halt komisch ist. Und man muss, glaube ich, auch immer mal, man muss, glaube ich, auch mehrere dieser Videos gesehen haben oder so mal den Kontext von allen Videos sehen, um das überhaupt da so ein bisschen zu verinnerlichen, dass es wirklich einfach so quasi das RTL2-Publikum anspricht mit diesen ganzen Themen und Überschriften und Clickbait und so, der da verwendet wird. Ne, weil man, ne, natürlich kann man irgendwie sagen, okay, die sind jetzt total woke und stellen auch mal irgendwie einen ungewöhnlichen Fetisch vor und das sind ja auch normal, alles normale Menschen, aber genau diesen gleichen Anstrich haben sich halt auch diese ganzen RTL2-Dokus gegeben. Ne? Ja, die Thumbnails, da haben ja schon die Hälfte, also ist ja fies. Ja, ja, genau. Gab's nicht also, wenn sogar ich zum Beispiel die eine Sache, die es 1:1 irgendwie bei Steuerung F und bei RTL 2 gab, mit dem nackten Mann zu Hause? War das nicht so? Da weiß ich so ein Typ, was, der die ganze nackten Zeit Mann nackt, meinst du? Nackt, irgendwie so ein Typ, der die ganze Zeit nackt sein musste, der zwanghaftes Nacktsein oder so. Ein Nudist. Der ist nee, nicht nur so, nee, ich bin gerne nackt und schert mich alles nicht, sondern eher so krankhaft, zwanghaftes Nacktsein. Keine Ahnung, vielleicht verwechsel ich das auch. Schon eher. Aber was ist also was man natürlich sagen muss, ist, das hat jetzt nicht den Eindruck, als wäre es gestellt bei den Funkreportagen. Ne? Also das sind schon echte Leute und da sind jetzt nicht irgendwie Schauspieler, die irgendwie so tun, als hätten sie einen ungewöhnlichen Fetisch oder eine komische Krankheit oder irgendwie sowas. Ja. Was es aber wenn auch man, noch gab, also ich, war oder ich wollte gerade noch sagen, ich hab hier nämlich diese YouTube-Channel mit den Videoübersichten auf von Steuerung F, von True Doku, von Follow Me Reports und von Reporter. Und J-Kollektiv, ja. Die sind auch noch ganz schlimm. Genau, Y-Kollektiv gibt es natürlich auch noch, genau, ja. Und das ist wirklich, wenn man da so drüber geht, was auf diesen Thumbnails auch einfach steht, ne, so. Ich habe Angst, aufs Klo zu gehen. Und wirklich ein paar Videos nur darüber. Höllenschmerzen auf dem Klo. Also es geht auf jeden Fall so in eine gewisse Richtung. Und dann auch immer ne, ganz viel Clickbait. Diese Kinder wurden entführt. Auch sehr gut direkt angesprochen. Mit 22 keine Brüste mehr. Auch natürlich wieder mit so großer plakativer Schrift und mit Neonfarben natürlich alles, damit man das alles gut erkennt. Typografisch so ein bisschen an die Bild-Zeitung angelehnt, muss man sagen. Ja, es gab ja auch diese Incel-Reportage und was gab es denn noch? NoFap habe ich letztens auch gesehen, eine NoFap-Reportage. Ah, furchtbar. Und es ist halt alles. Ja, ich glaube, das ist dieselbe. Da meinen wir dieselbe. Dieses geht ja so ins Incel-Milieu über irgendwie. Und es ist alles so ein bisschen, immer so ein bisschen ausleuchtend Richtung rechtes Internet-Milieu. Aber nie so, dass es tatsächlich entlarvend ist, sondern dass es quasi auch in dieser Szene funktionieren könnte, dass es dort auch gesehen wird. Und die sich da. Was heißt nicht positiv wiederfinden, ist das falsche Wort, aber dass die nicht sagen, so das gucken wir nicht, weil das quasi uns entlarvt oder uns schlecht tut, sondern das ist so eine, das wird anerkannt, dass es quasi wahrgenommen wird, die eigene Nische, guckt an, die Öffentlich-Rechtlichen interessieren uns für uns, das ist ja geil. Und aber es ist nie so distanziert genug. Empfindet ihr das? Ja. Empfindet ihr es, also, weil ich finde, das stellt halt einfach sehr gut den Wahn dieser Menschen ungefiltert gibt es ihn wieder. Und ich weiß nicht, also. Aber hat dieser Wahn eine Relevanz, eine gesellschaftliche Relevanz? dass man den so beleuchten muss. Abseits, also abseits von. Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Das stimmt schon. Aber so wie es, also so die Art und Weise, das so darzustellen, wenn man sich erstmal entschieden hat, dass man das tut, die finde ich gar nicht so schlimm, weil die Leute machen sich ja selbst lächerlich. Ja, da braucht man jetzt ja keinen, ja, dieser, keine Ahnung, bei diesem NoFap-Heini da, mit dem sie dann sprechen wollen, der dann irgendwie Angst hat, irgendwie mit Leuten zu reden, die nicht seinem komischen Internetforum angehören, weil jetzt stellt sich raus, es sind ja Menschen, die finden das nicht so geil, was du machst und würden dann gerne mal mit dir drüber reden und dann geht er irgendwie nach Hause wie so ein, weiß ich, beleidigter Achtjähriger oder so, der, weiß nicht, beim Clown erwischt worden ist oder so. Das ist doch alles mega. Okay, ja. Ja. Genau, das ist so mega albern und lächerlich und rückgratlos. Also, da war es ja jemand hingestellt. Da war es jetzt auch, fand ich, weniger, dass es jetzt irgendwie, dass er jetzt irgendwie im rechten Milieu angehört, was man bei Incels natürlich schon denken kann, aber das war jetzt eher wieder so ein Voyeurismus, der da bedient wird. Ja, genau. Ne, da gibt's irgendwie Leute, die kriegen keine Frau in Anführungszeichen und organisieren sich und haben daneben auch noch irgendwie komische Ansichten. Und das muss ich mir jetzt mal. Ja, aber ich meine, der war ja schon deutlich, das war ja schon alles sehr misogyn. Ne? Das ist ja jetzt nicht so. Ja, total, ja, ja. Ja, genau. Das war jetzt nicht so eine einfache irgendwie. Der ist halt komisch und. Oder der. Nee, aber der ist komisch und Sinn, trifft sich der mit ist sehr anderen, negativ sich, komisch sich, und. Da muss ich mir jetzt das irgendwie anschauen, um zu sehen, dass der ganz komisch ist und ich bin viel cooler. Da stelle ich nochmal die Frage, müssen solche komischen Leute ins Fernsehen, also Fernsehen ist jetzt generell, aber in Bewegtbildformate, weil das ist auch wieder das Problem an diesen Seiten und allgemein zum Beispiel auch an Politikmagazinen in den öffentlich-rechtlichen Sendungen ist, die müssen Sendezeit füllen. Das müssen sie online auch tun, weil es wird erwartet, der Algorithmus erwartet, dass es immer regelmäßig kommt, bestimmte Länge und da füllen sie einfach das mit Müll auf. Also mit Zeug, wo eigentlich jeder Redaktionsleiter sagen würde so, ja, eigentlich nicht. Aber man hat ja sonst nichts. Und dann wird das einfach vollgeballert. Entschuldigung, ja, das ist auch nochmal wirklich ein guter Punkt, denn mittlerweile weiß man ja auch häufig durch diese Dokus, wie die an ihre Themen kommen, ne? Also früher hat man sich dann so gedacht, oh, die haben mal ein krasses Thema ausgegraben, wie sind die denn jetzt daran gekommen? Und bei den Funkdokus verraten sie es halt häufig, dass sie einfach irgendwie eine E-Mail bekommen haben von irgendjemandem, der ihnen was zugeschickt hat. Ja, das stimmt. Oder einmal gab es auch irgendwie sowas wie, ja, genau, hier, ich habe ja eine ganz komische E-Mail erhalten und dem gehen wir jetzt mal nach. Und dann geht es wieder um Art ganz komischen Deppen und sowas. Diese Art. Ja, genau. Ich hasse diese Art, wenn sie Journalisten in den Mittelpunkt stellen. Weil sie tun es ja sowieso und dann tun sie es nochmal mehr. Wir haben es verstanden, dass ihr, es ist ein Scheißjob, er wird scheiße bezahlt, ihr reißt euch den Arsch auf und ihr wollt dafür gefeiert werden und ihr glaubt, ihr seid irgendwie, ihr rettet gerade Demokratie. Ja, we get it. Aber tut nicht so, als hättet ihr quasi gerade, weiß ich nicht, seid ihr auf den, weiß ich nicht, aufs Bernsteinzimmer gestoßen. Oh, Hass. Diese Jungjournalisten, die halt, also sie einfach, ich will deren Fressen nicht sehen. Sorry. Es gehört aber schon mit zum Konzept, ne, dass man eben so Gesichter hat, die man dann irgendwie kennt. Das ist ja eigentlich dann quasi auch so wie bei Scheiße. Also sorry. Ja, genau. Es ist nicht Instagram. Sorry, Journalismus ist nicht Instagram, wo irgendwie du kannst eine Story nie überbringen, wenn sie persönlich rübergebracht und dann musst du ein Gesicht dazu haben. Das ist auch das Problem, warum sie ja irgendwie diese Freaks ausgraben. Weil es muss ja immer zu jedem Freak-Thema noch ein Freak-Gesicht geben. Sehr schön. Sorry. Und es gibt dann ja bei Steuerung F auch nicht nur, es gibt bei Steuerung F dann auch nicht nur quasi diese Dokus, wo quasi auch mal mit Rechten geredet wird, sondern es gibt ja auch Kanäle, die von sehr, ich sag mal, fragwürdigen Personen betrieben werden. Zum Beispiel den von Franziska Schreiber. Das war so eine, oder ist eine AfD-Aussteigerin. Ja, Aussteigerin mal dann, in Fragezeichen gestellt. Sie ist wahrscheinlich kein Mitglied mehr, das kann man, ja. Das kann man schon sagen. Sie ist kein, Franziska Schreiber ist nicht mehr Mitglied der AfD. Und das war Grund genug, ihr einen eigenen Funkkanal zu geben. Gibt's den noch? Auf der Liste ist er gerade nicht mehr drauf. den gibt es noch. Ich hatte gerade auch mal einen alten Tweet von mir rausgesucht, weil ich mich mit ihr auf Twitter angelegt habe. Ah, okay, aber man muss sagen, das letzte Video vor einem Jahr. Das heißt, vielleicht gibt es das nicht mehr. Aber das war auch eben sehr, sehr... Ja, vielleicht hat sie aber auch gerade eine kreative, also so eine Blockade oder so. Das kann ja genau, sein. Oder sie ist vielleicht wieder in der AfD und muss dann erst nochmal austreten, bevor sie dann wieder weitermachen kann. Aber das war auch wirklich ganz, ganz schlimmer Content. Wahrscheinlich wird sie von Linksradikalen bedroht. Ja, genau. Das war ne, hier ein Thumbnail, den ich mal kurz beschreiben kann. Der Videotitel ist Antifa und was wie viele nicht wissen. Und auf diesem Thumbnail ist dann ihre Fresse, daneben dieses Fahnenlogo der Antifa und dann darunter das Wort ungefährlich, Fragezeichen. Und ich hatte mich da, wie gesagt, auch schon mal vor irgendwie 2 Jahren aufgeregt. Es wird irgendwie ganz viel rechts mit links miteinander gleichgesetzt. Die Channel-Beschreibung war vor einiger Zeit auch noch unter anderem mal links, mal Mitte, mal rechts. In Bezug auf ihre Haltung, die sie einnimmt. Das ist das Ding. Aus so einer komischen False Balance, weil Funk sich ja scheinbar genötigt sieht, weil irgendwie die Rechten oft für den ganzen Tag plärren, dass es ja irgendwie linke Propaganda oder linksradikale Propaganda sei, was der Funk jeden Tag produziere, muss man halt so Alibi-Rechte sich reinholen, die auf Beitragskohle, ihre rechtsradikale Scheiße rausplärren. So, das war Franziska Schreiber, richtig? Franziska Schreiber. Ja, genau. Ja. So, die ist natürlich von der AfD ausgetreten und dann hat sie auch noch ein Aussteigerbuch geschrieben, aber ihr Gedankengut, ihre Ideologie hat sie ja nie abgelegt, das hat sie auch nie reflektiert. Sie war einfach nur, das war das Alibi-Blatt, damit man irgendwie diesen rechtsradikalen Schreihälsen auf Twitter sagen kann, guckt, wir haben doch auch eine Nazi-Troller, wir sind ausgeglichen. Ja, total. Also man merkt auch wirklich an ihren Videos, dass sie halt die Ideologie nicht abgelegt hat, sondern einfach nicht mehr Parteimitglied ist. Ne? Also es gibt hier die Videos mit den Titeln Ich bin Patriotin, Gendern nicht mit mir. Gendern ist das ein Ort in Hessen. Genau, das ist ein Bad Gendern ist das. Das in zwischen ja Bad Gendern fast schon da Bayern ist das. Rambazamba Innenmarkt. Das muss auch noch eine eigene Episode geben zum Rambazamba Markt. Kommt. Ich hab Schluck auf. Das letzte nennenswerte Video von Franziska Schreiber heißt auch, man muss mit Rechten reden. Hashtag im Thumbnail unfollow me. Weil wir noch nicht genug Waldspaziergänge hatten, nicht genug Porträts. Immer dieser Personality-Scheiße. Sorry, die sollen das, weiß ich nicht, bei Brisant machen oder Drehscheibe Deutschland. Wie heißt die Sendung? Oder Drehscheibe Online. Drehscheibe Online, glaube ich. Da sollen die das mal schön machen. Genau. Da finden sie auch Gleichgesinnte sogar. Ich glaube auch. So. Nee, also um es zusammenzufassen, also Funk leidet darunter, dass sie prinzipiell schon gute Themen haben. Sie leiden aber quasi unter 2 Problemen des Fernsehens. Also eins Problem ist das Fernsehen und ein Problem des der aktuelle Art, wie Inhalte im Internet produziert werden. Das Fernsehen ist, dass sie irgendwie Regelmäßigkeit produzieren müssen. Dabei hat man das Internet ja, war ja die Erlösung des Formates. Man muss ja nicht mehr einem Format folgen. Aber sie müssen sich ja durch den Algorithmus da reinzwingen. Sie müssen regelmäßig Zeug produzieren und das so zwingt, einfach Müll rauszusenden. Und die andere Sache ist dieser Personality-Zeig. Du kannst ja nicht einen Kanal machen, der kein Gesicht hat, weil das funktioniert ja im Internet heutzutage nicht. Die Leute brauchen ja jemanden zum Connecten. Hass. Und ich verstehe auch wirklich nicht, weshalb die, also ne, man hat jetzt diese tausenden Reportagenkanäle, Steuerung F, Y-Kollektiv, True-Doku, Follow-Me, Report, weißt du, woran Reporter, das gibt? Was es da sonst so alles gibt. Weil jede Landesrundfunkanstalt einen eigenen Kanal braucht. Ja. Genau, ja. Und das Problem daran ist, man hat nicht mal zum Beispiel einen, der kann jetzt von mir aus eher ein bisschen boulevardesk sein und einer ist seriös, sondern da ist ja wirklich alles immer gemischt. Und das schafft halt irgendwie so ein schwierigen Kontext, wie ich finde. Wenn da jetzt irgendwie ein Video ist, starb mein Uropa im KZ und daneben ich verkaufe getragene Unterwäsche vom gleichen Kanal, da denke ich mir halt auch so, was, also, war das jetzt nötig so? Was soll das? Aber ist es nicht, also, ich kann das total nachvollziehen, alles, was sie sagt. Und ich teile auch das Allermeiste, aber sind nicht so ein paar Dinge, der Kritik so ein bisschen, ja, unangebracht will ich nicht sagen, angebracht ist es schon, aber so ein bisschen, also diese Formatsache zum Beispiel, die du gerade angesprochen hast, Kai. Mhm. Also warum braucht man ein Format, das man immer durchhält, sozusagen? Das ist ja, also dass es im Fernsehen notwendig ist, ist irgendwie vielleicht klar oder ergibt sich historisch oder aus der Sendungslogik und weil man verschiedene Sachen bedienen kann. Aber das Internet funktioniert ja eigentlich anders. Ich nehme mir, was ich möchte, aus dem ganzen riesengroßen Korb, der da ist. Im Wesentlichen natürlich Ich meinte es aber nur kontextbezogen. Ich meinte jetzt nicht, dass sie von mir aus auch mal ein bisschen quatschige Dinge featuren können. Es ist dann irgendwie noch doof genug, aber mich stört dann in diesem Fall auch wirklich der Kontext, dass es wirklich seriöse Themen mit sehr unseriösen vermischt werden. Und das ist halt, ne, das machen sie halt, weil es so viele Kanäle gibt und wie Dennis schon gesagt hat, jede Landesregierung will ihren eigenen komischen Doku-Reportagen-Kanal haben. Aber es gibt dann keine, ne, die behandeln quasi alle, ich sag mal, ungefähr das gleiche Themenspektrum. Ne, es wird Fetischvoyeurismus ausgepackt und daneben geht's dann auch mal wieder um was Ernstes und um das todkranke Kind, weil man möchte ja auch mal Unterschiedliches beleuchten. Aber es gibt nicht irgendwie den einen Funkdoku-Kanal, der sich jetzt wirklich auf was spezialisiert hat. Am Ende gilt sowieso nur, es gibt nur den einen wahren Doku-Kanal, der nennt sich NDR-Dokumentation. Alles andere ist scheiße. Und seitdem sie die ganzen Bauern... Ach nee, es ist Nordreportage. Ja, aber Nordreportage ist das beste Format der Welt. Wer da, also, sorry, dafür würde ich mich prügeln. Und seitdem sie die ganzen Farm-Content, also die ganzen Bauern hier, Landwirtschafts-Content, auf einen eigenen Kanal weggebannt haben, ist selbst dieser Kritikpunkt weggefallen. Es gibt jetzt einen eigenen NDR-Bauernkanal. Der nennt sich, glaube ich, irgendwie Hof, also wo die Hofgeschichten hin verbannt wurden. Habe ich nie geguckt. NDR auf dem Land, da sind die Hofgeschichten hin verbannt worden. Sehr gute Entscheidung, NDR-Doku. Kennt ihr Landfrauenküche? Nein. Landfrauenküche ist, und das ist von, müsste von allen Dritten sein, glaube ich. Bayerischen Fernsehen ist das. Na, das spielt aber auch manchmal woanders. Landfrauenküche, oder dann heißt es vielleicht bei den anderen Anstalten anders. Land, das ist tatsächlich vom, aber es geht immer darum, dass Landfrauen sich wie so beim perfekten Dinner treffen, und zwar auf den jeweiligen Höfen, auf denen die wohnen. Und dann wird da ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Und dann hilft die ganze Familie mit und vorher gucken sich den Schweinestall an und so. Und bewerten Sie das dann auch so, welche Landfrau das Beste gekocht hat, oder? Ja, natürlich. Ah, super, ja, das gönne ich mir. Das ist ein schönes. Das ist also, Sarah Wiener reist durch Frankreich oder wo sie doch immer war, trifft das perfekte Promi-Dinner. Ach, guck, genau, beim SWR heißt das Lecker aufs Land. Ach, die haben das geklont, sich voneinander, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Mal ganz kurz. Ich meine, das ist das. Willst du mal kurz schauen? Ah. Oh. Nee, das ist nur eine Doku-Reihe. Da, jedenfalls gibt es einige von diesen Landfrauen treten gegeneinander an und kochen was. Und dann sind da auch einige Leute da. Die war dabei. Meinst du Land und Lecker von WDR? Ja, das kann sein. Ja, genau. Land und Lecker im WDR-Fernsehen. Hier treffen sich Landfrauen und Männer, die sich gegenseitig besuchen und bekochen. NDR 4 ist dabei und begleitet die Bäuerinnen und Bauern. So. Und das ist echt, da gibt's dann so einzelne Protagonistinnen, weil ich das nämlich mal geschaut habe und dachte, Mensch, das Gesicht kommt dir doch so bekannt vor. Und da gibt's dann Einzelne, die tingeln dann so quasi mit ihrem Hof und ihrer Personality als Landfrau durch die verschiedenen dritten Programme. Und dann kommt immer jemand. Einmal nehmen sie in dieser Kochshow teil und danach geht's dann irgendwie um den leckeren Schinken und so, der da auch zu Hause hergestellt wird. Das ist schon echt nicht schlecht. Vielleicht gibt es nicht so viele Landfrauen, die da mitmachen möchten und die müssen sich dann alle in dem gleichen Pool bedienen. Naja, es gibt eine hohe Anzahl an dritten Programmen und wahrscheinlich gibt es wirklich eine geringe Anzahl an Landfrauen, die drauf Bock haben, im dritten Programm mitzumachen. Und man kennt sich ja unter den dritten Programmen, man ruft sich ja halt gegenseitig an, sagt, ey, hast du nicht immer eine für mich? Das ist ja auch ein Ring. In dem die dritten Programme sind doch alle wo Landfrauen gehandelt werden bei den dritten Programmen. Der Landfrauenring. Landfrauenring. Illegaler Landfrauenring. Lass noch mal kurz zurück zu Funk kommen. Hast du da noch was? Herr Rubrikpolizist. Es ist ja nicht alles schlecht, wollte ich sagen. Also. Hat ja keiner gesagt. Nee, ich hätte tatsächlich auch noch ein Positivbeispiel. Ja, bitte. Aber mach gerne erst weiter. Komm mit MyLab, Streber. Kenne ich nicht. Ach doch, das ist, ich glaube, ich habe die Moderatorin schon mal gesehen. Nee, ich habe ein Positivbeispiel und zwar eine Person, die jeder mag, der sie schon mal gesehen hat oder ihre Videos. Phil Laude. Nein. Man kommt denn mit Cold Mirror? Ja. Ja. Ja, okay, Cold Mirror ist halt gut. So. Es gibt, glaube ich, niemanden, der Cold Mirror unsympathisch findet. Ja. Kennst du Cold Mirror? Sie produziert auch. Ja, das würde auch keinen Sinn ergeben. Wen hast du jetzt gefragt? Renke dich. Kennst du Cold Mirror? Ja, natürlich kenne ich. Okay. Natürlich kenne ich Cold Mirror, klar. Vielleicht bist du ja schon zu alt für Cold Mirror. Ja. Wir haben neulich versucht. Cold Mirror ist doch. Warte mal, die ist doch so wahrscheinlich, glaube ich, so älter als ich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe gerade durch Cold Mirrors Wikipedia-Artikel gescrollt, ja. Und die haben ja diesen Wikipedia, wenn du den Cursor auf dem anderen Artikel-Link hast, wenn du auf Wikipedia den Cursor auf einem Link hast zu einem anderen Artikel, ja. Dann geht ja so eine Vorschau an. Und ich bin durch den Artikel gescrollt und mein Cursor war zufällig auf männliches Geschlechtsorgan. Und dann hatte ich plötzlich einen Penis im Artikel von Cold Mirror und konnte mir gar nicht erklären, wie der jetzt reinkam. Tatsächlich, wer hat denn da männliches Geschlechtsorgan verlinkt in der Wikipedia? In diesem Artikel. Es ergibt auch keinen Sinn, dass das hier verlinkt ist. Und dann kommt da wirklich eine Vorschau und dann ist da ein Penisbild und auf diesem Penisbild, das hast du nicht erwähnt, sind da zwei Pfeile oder zwei Striche drauf. Auf den Schaft zeigend, Penis, und dann auf den Hodensack mit der Beschriftung Hodensack, weil man das ja scheinbar nicht erkennen würde. Ja, das muss man ja auch. So, jetzt wird's ja aber arg niveaulos. Ja, aber vor allem, wer das Beste ist, das muss ich, dieses Wissen habe ich, das muss ich jetzt unterbringen. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, in dem erklärt wird, wie man solche Nacktbilder oder Teile oder Bilder, die sexuell sein können, so für die Wikipedia macht, dass sie nicht sexuell sind. Weil die Wikipedia möchte nicht jedermanns Penisbild haben. Die hatten doch mal, oder ich weiß nicht, ob sie das noch haben, aber die hatten doch mal Probleme, dass quasi jeder da seine Nacktfotos hochlädt. Ja. Und dann müssen sich halt quasi Ehrenamtliche damit befassen, ob das jetzt gelöscht wird oder nicht. Ja. Was macht eigentlich Michael Wendler? So, Cold Mirror, ja, aber was, es gibt ja aber noch so, es gibt ja auch andere gute Sachen. Was haltet ihr von Eva Schulz? Ist sie die Werbeauftragte? Nee, die macht Deutschland 3000. Ach so. Kennt ihr gar nicht? Nee, die finde ich, hab die ich ist auch, ein bisschen. Habe ich auch nochmal gehört, aber noch nie gesehen. Also finde ich, die macht auch einen Podcast. Oder ist es mittlerweile nur noch ein Podcast? Ich glaube, das Videoformat gibt es gar nicht mehr so richtig, weiß ich aber auch nicht genau. Und interviewt halt Leute. Die finde ich ein bisschen, die finde ich eigentlich sehr gut. Hat, finde ich, aber ein bisschen wenig Haltung manchmal. Wobei sich das in letzter Zeit gewandelt hat. Also ich glaube, die hat einfach mehr Haltung entwickelt oder traut sich mehr, ihre Haltung nach außen zu denken. Das ist besser dann dadurch geworden. Aber die finde ich, ist ein Positivbeispiel aus diesem Ding. Und weil ich ja so ein kleines Influencer-Lästermäulchen bin, bin ich ja auch großer Freund, ich muss es gestehen, von Offen und Ehrlich. Auch weil ich den Saarländischen Rundfunk liebe. Was denn Offen und Ehrlich? Das ist ein Sex-Podcast, oder? Oder was ist das? Oder nein. Was vollkommen anderes. Okay. Das kennt ihr wirklich nicht? Nee. Oh Gott. Musst du erzählen. Nee. Offen, unehrlich heißt es. Unehrlich. Ah, okay. Hm. Ja, so dass man nicht so richtig weiß, ist damit gemeint. Ist es offen unehrlich oder offen unehrlich, weil offen das ist unehrlich. Ja aus dem Saarland und da ist ja das, genau. Ne? Check die, den aktuellen Social Media Hype, egal ob YouTube-Trends, Instagram-Stories oder Live-Show, Kim und Robert nehmen die deutsche Influencer-Landschaft ganz genau unter die Lupe. Genau. Die haben aber auch schon wieder so die haben auch schon wieder so Thumbnails, da frage ich mich dann auch. Aber die könnten tatsächlich Teil des Games sein. Genau, die sind halt, sozusagen, die spielen da ja mit. Also die nehmen das ja halt auch auseinander und erzählen viel, was so Quatsch und ja, Lug und Betrug im Internet ist. Und das halbwegs humorvoll, wie ich finde. Und es Marktreporter decken auf für Influencer oder was? Ja, sowas, genau. Aber es sind halt mittlerweile auch nicht nur Kim und Robert. Ich glaube, Kim ist in Elternzeit oder so. Gibt's aber jetzt mittlerweile irgendwie noch irgendwie ein, zwei Redakteure, die da mit bezahlt werden und keine Ahnung was. Sie haben das Ding ein bisschen aufgebohrt. Ist aber, finde ich, irgendwie ganz, ganz nett und ganz sympathisch und ist immer ganz, Videos gehen halt so zwischen, sag ich mal, 7 und 20 Minuten oder so. Und es ist eigentlich immer ganz lustig, das anzuschauen. Das finde ich, ist echt, ja. Und am Ende gibt's immer eine Katze. Oh, das ist ja eigentlich ganz gut. Kannte die wirklich aber nicht? Aber ich glaube, krass. Nee. Ich schaue immer ganz klassisch nur SWR Marktcheck. Nee, aber die machen dann auch so, die erklären einem dann auch, was es für Betrüger unter so YouTubern und Instagram-Menschen gibt, die so kleine Kinder ausbeuten, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Okay, spannend. Sagt euch Victoria Sarina was? Nein. Ja, hat mir vorher auch nicht. Dann habe ich mir mal die ganzen Victoria Sarina-Folgen von Offen und Ehrlich angeschaut. Nicht schön. Unter anderem musste ihr bester und einziger Redakteur, damals noch einziger Redakteur, Raphael, zu einer Live-Show von Victoria Sarina. Raphael war zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 24, 25 oder so. Und ansonsten saßen da halt nur so 12-Jährige. Und dann war da ein Mann Mitte 20 im Publikum. Ja. Nee, sonst YouTube-Kanäle möchte ich noch gerne hier den ZDF-Essenskanal empfehlen. Wie heißt der denn nochmal? ZDF Besseresser. So. Aber es liegt dann nur an dem Lege. So, deshalb witzig. Ich dachte, das ist so Hate-Watching, das du da betreibst. Jetzt findest du ihn auf einmal witzig. Habe ich das jemals behauptet, dass ich den scheiße finde? Nee, es kommt bei mir, kam das so an. Nee. Als würdest du das alles nicht wollen. Doch, ich feiere den Typen. Also, echt? Ja, ich mag das sehr. Ich finde ihn wahnsinnig anstrengend. Wirklich? Ja. Bei mir ist es so eine Mischung aus Hate-Watching. Ja. Und tatsächlich interessiert daran sein, wie man so, dass es so Menschen, so Produktentwickler gibt, die tatsächlich sich so Rezepte überlegen und dann mit so ganz komischen Pülverchen und so Scheiße zusammenbrauen, die dann so aussieht wie das, was man im Laden kaufen kann. Also ich mag die Persönlichkeit, ich mag die Machart. Es gab halt nur ein paar Folgen, wo sie mit den Memes ein bisschen zu krass waren. Da hat der Cutter irgendwie, weiß nicht, einmal über eine zweite Line zu viel gezogen. Und einerseits nehme ich tatsächlich was mit diesen Pülverchen mit. Also so ein, zwei Tricks habe ich jetzt schon mitgenommen tatsächlich. Und ich muss mir nochmal Methylcellulose kaufen bei der Gelegenheit. Oh ja. Die Kenner wissen Bescheid. So ist das. Das macht einfach, wenn du Sachen heiß machst, werden die dann fest. Dickflüssig. Ja. Quasi das Gegenteilige zu dem, was normalerweise passiert. Jutti. Ich glaube, wir haben Kai jetzt komplett verloren. Hm, was? Nee, der ist einfach nur. Okay. Ja, er war gerade auf Twitter ein bisschen und so. Ja, ja. Wir wollen mal dieses Thema an der Stelle jetzt mal zumachen, oder? Ja, ich wollte aber mal drüber gesprochen haben, weil ehrlicherweise muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen, wir haben ja vor ein paar Wochen, Monaten hier mal sozusagen ohne Mikro drüber gesprochen und ich hatte mir, ehrlicherweise, habe ich mir das einfach immer nur alles reingepfiffen, aber habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe das erste Mal, als wir hier zusammensaßen, mir Gedanken darüber gemacht, was daran alles falsch sein könnte. Und jetzt tritt so ein bisschen bei mir so ein RTL2-Effekt ein. Ich weiß, dass es falsch ist, guck's aber trotzdem. Jetzt guckst du es ironisch. Nee, ich guck's einfach trotzdem. Der Anycast, darüber bin ich schon seit Jahren hinweg. Anycast, der Fachpodcast für den kritischen Konsumenten. Wichtig ist, wenn man sowas ironisch schaut, auch immer möglichst vielen Leuten mitzuteilen, dass man das auch ironisch schaut und dass es richtig schlimm ist. Aber hier, schaut doch auch nochmal rein. Grüße an dieser Stelle an die Bärchenwurst-Lady. Ich sag's nur kurz hier. Also ist vor allem in die Runde hier gesagt. Da fühlt sich wieder keiner angesprochen. Ich weiß nicht, von was du redest. So, kommen wir zu Wichtigem. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Renke, was ist denn neu auf der schwarzen Liste? Neu auf der Anycast schwarzen Liste: Steppwesten in Salz eingelegte Aprikosen und dieser Dumplingladen im Weinbergsweg in Mitte. Was da für Publikum reingelassen wird. Lauter Stehkragen und Siebel-Achte-Hosen. Ich breche ins Essen. Kinder. Nach einer Sperre von 6 Spielen auf Bewährung jedoch rehabilitiert die Currywurst. Und die Nachrichten? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich nach einem positiven Corona-Test seiner Frau in häusliche Quarantäne begeben. Seine Frau gab ihr Bedauern zum Ausdruck. Noch mehr Politik von der CDU-Vorstandssitzung, vor der CDU-Vorstandssitzung, leicht für mich zu lesen, deutet sich ein Lagerkampf um die Parteispitze an. Das Duell Norbert Röttgen gegen Friedrich Merz. Oder wie es in einer blutrünstigen und dystopischen Horrorsatire, einer Allegorie auf die nach Merkel Bundesrepublik, pendeln zwischen bedeutungsloser Naivität mit Brille und breitbeinig haarlos männlichem Superkapitalismus ohne Gewissen. Wirtschaft, Wirtschaft über alles. Menschen sind so viel wert, wie sie erwirtschaften. Vor allem Geringverdiener sind Vieh. Die Rendite muss stimmen, heißen würde Norbert Röttgen gegen Friedrich Merz. Und zum Schluss Versöhnliches. Aufatmen im Buckingham Palace. Die Queen 95, der Queen 95 scheint es besser zu gehen. Aktuelle Fotos belegen, dass das Oberhaupt des britischen Königshauses bereits am Montag wieder selbst in ihrem Jaguar über das Gelände ihrer Residenz in Schloss Windsor nahe London fuhr. Peter kritisierte das Vorgehen als Tierquälerei. Die Leiterin der königlichen Reinigung fügte hinzu, Katzenblut kriegt man wahnsinnig schlecht aus diesen fisseligen Kompressionsstrumpfhosen raus. Anycast wünscht der Queen weiterhin gute Genesung und wo wir schon thematisch auf der Insel sind, bringt die gesamte Belegschaft des Erfolgspodcasts nochmal zum Ausdruck, dass wir hoffen, dass die olle Thatcher auf ewig in der Hölle schmort. Dennis, die Euro-Jackpot-Vorhersage für den 5. November 2021, was haben wir da denn im Angebot? Die 11, die 23, die 37, die 38 und 44. Die Euro-Zahlen sind 4 und 8. Das war... NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau. Im Anycast. Vielleicht sollten wir das mal vorproduzieren und nicht erst um 22 Uhr aufnehmen oder so. Dann geht das mit der Zunge auch lockerer. So, kommen wir noch zum letzten Segment. Ihr habt da was vorbereitet, habe ich gesehen. Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe nie was vorbereitet. Da, nie. Diese Schuhe würdest du dir niemals anziehen, die du irgendwie wochenlang handgeklöppelt hast. Also ich habe noch eine Kleinigkeit. Ja, bitte Kai. Ich habe mir nämlich gedacht, ich werde euch jetzt erleuchten. Ich habe mir gedacht, ich kann euren Podcast nicht einfach nur so hören, sondern ich muss wirklich sehen, wie ihr aufnehmt. Und ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir hatten gerade das erste Testhören. Und alle, die das gerade hören, waren TesthörerInnen. Nein, okay. Die sollen jetzt euren Podcast... Weiß ich nicht so genau. Alle Hörerinnen dieses Podcasts, alle Hörerinnen dieses Podcasts sind jetzt auf jeden Fall dazu aufgerufen, den Podcast zu bewerten. Entweder in den Kommentaren oder eben auf iTunes oder was es da alles sonst noch so für komische Plattformen gibt. Und zwar, jetzt bitte Vorsicht, merkt euch das, in folgenden Kategorien. Rubrikenangebot, Hörgenuss, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Das sind die fünf Bewertungskategorien und die bewertet ihr bitte in Schulnoten, also von 1 bis 6. Ich erwähne es nochmal ganz kurz, Rubrikenangebot, Hörgenuss, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Das bitte sehr gerne auf iTunes oder in die Kommentare oder wo auch immer hin. Und dann werden wir das, denke ich mal, in einer irgendwann zukünftigen, in einer folgenden Episode mal auseinandernehmen, wie ihr da so abgeschnitten habt. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ruder noch rumreißen können, wenn es allzu schlecht gelaufen ist. Bin ich mal gespannt. Das, ja. Ich bin, also einerseits bin ich dankbar dafür, dass wir zu Beginn der Sendung noch nicht wussten, dass das passieren wird. Andererseits weiß ich nicht. Also ich muss sehen, sagen, ihr Podcast, wenn wir jetzt nicht in der reellen Situation gewesen wären, ja, dann hättet ihr euch ja verstellt. Ja. Wenn ihr jetzt ausnahmsweise vorbereitet mal in die Sendung gegangen wärt, dann wäre das ja alles nicht echt. Ja. Ich möchte euch ja wirklich unvorbereitet beim Podcasten erwischen. Ich hab das so gemacht wie immer jetzt und und eigentlich mögen das die Leute auch so. Ja, wenn sie es mögen würden, dann hättet ihr mehr Hörer, oder? Deswegen bin ich ja hier. Aber Dennis, teurer können wir es nicht machen, oder? Weil also hier in der Gegend sind alle Podcasts gratis. Ich meine, eure Lage ist hier auch nicht so super, ne? Zwischen all den anderen Podcasts. Das ist halt auch schwierig, ne? Aber ihr braucht halt das eigene. Die Kategorie ist schon richtig scheiße, ehrlich gesagt. Da sollten wir nicht mal weg. Ja, wir sollten genau, mal in Politik und Zeitgeschehen umziehen. Genau, das können wir dann aber erst wissen, wenn alle HörerInnen jetzt diese Bewertung abgeben. Ich würde sagen, ihr schreibt das auch bestimmt nochmal in die Shownotes, die fünf Kategorien. Ja. Damit aber alle wissen, was ihr da... Aber muss man nicht eigentlich von 0 bis 10 Punkte geben? Nee, wir sind noch beim alten System. Wir sind noch bei Schulnoten. Das kommt erst später. Genau, aber wirklich kein Scherz, gib bitte gerne wirklich diese Bewertungen ab, die werden wirklich ausgewertet. Ja, wir haben Kai dann auch nochmal zu Gast, es geht ja nicht anders, wir müssen da jetzt anscheinend durch. Nee, gut. Ich meine, ihr habt mich ja angefragt, also jetzt bin ich ja da. Ja, wir waren auch sehr, also... Ich war auch sehr überrascht dann in der Sendung, ne? Das wusstet ihr auch davor gar nicht. Ja, das stimmt. Aber wir hatten alle schon das Mikro an, komischerweise. Wobei das mit spontan schon stimmt. Also Kai wusste bis vor 7 Stunden auch noch nicht, dass er hier sei. Das ist korrekt. Ja. Und ich habe es trotzdem geschafft, diese YouTube-Doku zu schauen. Was hast du ihn angefragt? Nee, schon noch länger, oder? Wahrscheinlich. Ja, das war schon eher. Ich habe dir geschrieben. Vormittag oder so irgendwann, glaube ich, ne? Nee, mittags. Ja, also. Warte mal. Um die Mittagszeit können wir mal festhalten. Aber ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. 12.24 Uhr war das. Jetzt ist plötzlich. In meiner Mittagspause. Jetzt ist plötzlich Fakten oder hier korrekte Wiedergabe von Inhalten korrekt oder was. Jetzt plötzlich. Nach zwei. Fast 10 Stunden her, Dennis. Nach zwei Stunden. Ich als 5-Sterne-Podcaster darf mir hier rausnehmen, was ich möchte, ja? So. Ihr möchtet euch ja verbessern. So, ganz schlimm. Wollen wir es an dieser Stelle beenden? Vielen Dank, Kai, für alles und auch für dein aufopferungsvolles Einschreiten und Eintreten für uns als Hilfe. Ich weiß, dass du jetzt dann in ein paar Tagen wiederkommen wirst und dann gibt's die Auswertung. Genau, die werte ich persönlich aus. Das macht nicht mein Team oder so, das mache ich persönlich. Gut. Und ich gucke mir jetzt ein paar Folgen Frank Rosins Restaurants an, oder was? Nee, Dennis, weißt du, was du jetzt machst? Was mache ich jetzt? Du, ja, das war jetzt schon wieder hart an der Grenze des Vertretbaren, was du gerade gemacht hast. Du guckst jetzt zur Strafe die Kochprofis. Ach. Die gibt's nämlich. Ach, auf das YouTube ist jetzt aber wirklich fies. Schön auf 15 Minuten zusammengedampft. Mehr braucht man von der mit ganzen GEMA-freie Folge. Mit GEMA-freier Musik. Warum werde ich hier so bestraft? Ja, was will man machen? Kai, ohne Scheiß, das war sehr schön. Ja. Mich hat das gefreut und ich freue mich auch darauf, dass du bald wieder zu Gast bist. Sag ich dir ganz ehrlich. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich noch eine Frage an dich? Nee, das machen wir off-air. Das Beste in diesem Podcast passiert ja eh off-air. Tschüss. Tschüss. Vielleicht. Soweit, vielen Dank. Ich gehe wieder meiner Wege.